Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallihallo, herzlich willkommen zu Omega Tau. Endlich mal wieder eine deutsche Episode. Wir hatten in letzter Zeit mehr Englisches. Das lag daran, dass ich natürlich durch meine Reisen nach Tucson und nach Austin die Gelegenheit genutzt habe und mich da mit entsprechenden Leuten unterhalten habe. Das wird auch noch ein bisschen weitergehen. Wir werden dann ab dem Frühjahr wieder verstärkt, hoffe ich jedenfalls, deutsche Episoden machen. Ich habe schon eine ganze Menge Ideen und Nora ist auch schon wieder am Arbeiten. Ja, falls ihr zu den Leuten gehört, die nur die deutschen Episoden hören, dann muss ich euch noch kurz etwas erzählen. Für die anderen, die sind wahrscheinlich inzwischen schon genervt, müsst ihr kurz eine Minute weghören. Wir haben vor einer Weile auf die Webseite einen Link zu einer Hörerumfrage gestellt. Da haben wir einfach einen Google-Form hergenommen und 10 oder 12 Multiple-Choice oder Ankreuzfragen, die meisten sind so einfache Ankreuzfragen, zusammengestellt, weil wir ein bisschen genauer kennenlernen wollen, wer denn so unsere Hörerschaft ist. Wenn wir Gäste fragen, ob sie Lust haben, bei Omega Tau mitzumachen, dann ist immer die Frage, ja, wer ist denn die Zielgruppe? Was für Leute hören denn Omega Tau? Wer hört sich denn 2 Stunden lang einen Podcast an? Was sind das für Leute? Und wir wissen, wie viele es sind ungefähr von den Downloads, aber wir wissen nicht, wie ihr strukturiert seid. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie viele Männlein und Weiblein unter euch sind. Wir wissen nicht, was ihr für Bildungsabschlüsse habt, in welchen Branchen ihr arbeitet und so weiter. Und das würde uns sehr, sehr helfen, wenn wir das wüssten. Daher unsere kleine Umfrage. Das heißt, wir würden euch bitten, kurz auf die Webseite omegataupodcast.net zu gehen. Oben hat es einen dicken, fetten Link, Hörerumfrage, und da einfach mitmachen. Tut uns einen wirklichen großen Gefallen, weil es uns halt erleichtert, dann auch Gäste für Omega Tau zu begeistern. Ich hatte das früher bei Software Engineering Radio auch schon gemacht und wir haben dann in dem PDF, was wir zukünftigen Gästen schicken, immer schon so eine kleine Struktur unserer Hörerschaft drin. Ich bin mir sicher, dass das hilft. Wir haben auch entsprechendes Feedback bekommen. Gut, also bitte mitmachen, alle. In dieser Episode geht es um Chirurgie und Operationen. Ich habe ja schon immer mal gesagt, dass ich ein bisschen auch Richtung Medizin gehen möchte, und zwar nicht nur Forschung in dem Bereich, sondern auch durchaus in gewisser Weise den Alltag. Wir haben vor einer Weile diese Episode zur Magnetresonanztomographie gehabt. Das war ein erster Schritt. Und in dieser Episode geht es jetzt um chirurgische Operationen. Unser Gast ist Bernd Schläger. Den kenne ich aus meiner Zeit am Krankenhaus in Heidenheim. Ich war da Zivi und er ist dort inzwischen leitender Oberarzt in der Unfall- und Wiederherstellungschirurgie. Und den konnte ich davon überzeugen, dass er bei Omega Tau mitmacht. Und wir reden einfach über Chirurgie, Operationen, ein bisschen über Narkose und dieses ganze Thema. Wir sind übrigens zu dritt. Nora und ich haben da beide als Fragensteller agiert. Wir haben auch ein neues Aufnahmegerät, ein Roland L44. Das ist uns erlaubt, mit mehr als 2 Leuten vernünftig aufzunehmen. Und wir haben uns überlegt, dass wir das öfters machen. Das macht eigentlich Spaß. Und der jeweils andere kommt ja dann doch auch immer auf Fragen, die dem einen dann nicht eingefallen werden. Gut, viel Spaß dabei. Es geht wie üblich damit los, dass sich Bernd Schläger vorstellt. Ja gut, mein Name ist Bernd Schläger. Ich bin inzwischen Unfallchirurg und habe eine etwas längere Laufbahn hinter mir. Angefangen habe ich nach der Schule mit einem Fachhochschulstudium der Elektrotechnik, Fachrichtung Nachrichtentechnik, weil das einfach von meinem Hobby her so kam. Und nach dem Studium habe ich dann knapp 3 Jahre als Entwicklungsingenieur gearbeitet in der Industrie. Und die Idee oder den Wunsch, Medizin zu machen, das ging mir eigentlich nie ganz aus dem Kopf, so dass ich mich dann nach 2 Jahren Beruf dazu entschlossen habe, mich zu bewerben. Das ging damals auch über die zentrale Vermittlung für Studienplätze und es war sehr schwierig, einen Studienplatz zu bekommen. Und ich hatte dann das Glück, dass ich mich bei der Hochschule in Ulm beworben habe und dort letztlich auch ohne Wartezeit den Studienplatz erhalten habe. Ja. Und so bin ich zur Medizin gekommen. Und letztlich in dem Studium, das ist ja sehr allgemein gehalten, man muss so alle Fächer mal durchmachen. Die Praktika sind zwar teilweise wählbar, beziehungsweise die Formulaturen. Und ich bin dann erst nach dem praktischen Jahr, das ist das letzte Jahr im Studium, bin ich zur Chirurgie gekommen und speziell dann zur Unfallchirurgie. Und wir kennen uns aus meiner Krankenhauszeit auch und da erinnere ich mich noch an die Zeit, wo es dieses witzige Schild an deiner Zimmertür gab, Diplom-Ingenieur Bernd Schläger, Arzt für irgendwas. Das fand ich immer sehr charmant damals. Ja, das hat irgendein Kollege hingehängt, der mich damit ärgern wollte. Selbstverständlich hat das eine mit dem anderen jetzt nicht direkt was zu tun, aber es war in vielen Phasen der Weiterbildung doch hilfreich. Ja. Ein gewisses technisches Verständnis und inzwischen, denke, da kommen wir später noch dazu, ist eine sehr moderne Technik eingezogen in den medizinischen Bereich, vor allem auch in der Unfallchirurgie und Orthopädie, sodass das Ganze an Vorbildung sicher nicht umsonst war. Ja, ja. Und wir sind jetzt hier am Klinikum Heidenheim, sollten wir vielleicht noch dazu sagen? Ja, und du arbeitest in der Unfallchirurgie dort, oder wie nennt sich das? In der Wiederherstellungs- und Unfallchirurgie, wenngleich das traditionsgemäß auch eine Orthopädie ist, muss man schon sagen. Wir haben 40-50% an Operationen schon immer aus dem orthopädischen Bereich gemacht. Das heißt beispielsweise Hüftgelenkersatz, künstliches Hüftgelenk oder Kniegelenkersatz. Und inzwischen ist es in Deutschland auch in der Weiterbildung, in der ärztlichen Weiterbildung so geändert worden, dass die Unfallchirurgie und die Orthopädie ein gemeinsames Fach und eine gemeinsame Weiterbildung bilden. Wie unterscheiden sich denn, es gibt ja die drei Begriffe, ne? Es gibt die Allgemeinchirurgie noch, die Unfallchirurgie und die Orthopädie. Wie würde man die auseinanderhalten? Also Unfall, denke ich, ist vom Begriff her relativ klar. Also jemand hat halt einen Unfall und er muss wieder repariert werden. Ja. Also das ist was Akutes, würde ich denken. Oder? Ja, das ist was Akutes einerseits. Es kann auch durchaus einige Tage zurückliegen, das Ereignis. Das sind in aller Regel Verletzungen von beispielsweise Knochen, Sehnen, Muskulatur, Gelenken, ja, die dann wiederhergestellt werden. Deswegen heißt das Ganze auch Wiederherstellungs- und Unfallchirurgie. Und die Orthopädie, klassischerweise von früher, sind Korrektureingriffe, beispielsweise ein O-Bein korrigieren, die Achse wiederherstellen oder beispielsweise der Gelenkersatz ist eine typische orthopädische Operation. So wurde das auch in vielen Kliniken getrennt voneinander. Aber wie gesagt, seit einigen Jahren ist die Weiterbildung geändert und die beiden getrennten Fächer wachsen zusammen. Und die Allgemeinchirurgie? Auch hier hat sich einiges getan. Wir haben das ja hier im Haus auch. Die gliedert sich auch immer weiter auf in beispielsweise eine Viszeralchirurgie. Das ist all das, was mit dem Bauch zu tun hat, mit den Eingeweiden. Und beispielsweise eine Thoraxchirurgie, das heißt, was den Brustkorb betrifft, die Lunge in aller Regel, ja, oder in eine Gefäßchirurgie. Das also ist nicht Knochen, mit anderen Worten. Nicht Knochen. Ja. Es ist hier im Klinikum Heidenheim ist das auch in Schwerpunkte getrennt, in eben Viszeralchirurgie, Thoraxchirurgie und Gefäßchirurgie. Und was ist, wenn jetzt jemand einen Unfall hat und da sind die Eingeweide irgendwie kaputt? Wo kommt der dann hin? Dann kommt er primär mal hier in die Notaufnahme. Und wenn da Eingeweide verletzt sind, dann handelt es sich um einen in der Regel absoluten Notfall. Dann spielt die Zeit eine wichtige Rolle, weil oft dann lebensbedrohliche Blutungen dabei sind. Ja. Und es wird aber sofort dann immer ein Viszeralchirurg, der diese lebensbedrohlichen Eingeweidebludungen beispielsweise versorgen kann, hinzugezogen. Das ist dann eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und auch weitere Fachrichtungen werden hinzugezogen bei so einem Patienten. Zum Beispiel Neurologie oder? Neurologe bei Rückenmarks- oder Schädelhirnverletzten ist das obligat, dass ein Neurologe hinzugezogen wird und einen Status erhebt bei Ankunft. Wir wollen uns ja heute schwerpunktmäßig über Operationen oder Operieren unterhalten. Ist das die exklusive Domäne der Chirurgen oder tun auch andere ab? Also zum Beispiel ein Tumor, macht das die Onkologie, wenn der rausoperiert wird, oder macht es ein Chirurg? Oder das macht auch ein speziell weitergebildeter Chirurg. Okay. Je nachdem, wo dieser Tumor sitzt, der kann einmal klassischerweise im Skelettsystem sitzen, dann machen das speziell ausgebildete Chirurgen bzw. Unfallchirurgen oder auch Orthopäden. Beispielsweise große orthopädische Klinik in Heidelberg, die haben dort ihre onkologische Abteilung. Das ist eigentlich vom Ausgang her eine orthopädische Klinik gewesen. Mhm, ja. Oder es sind die Viszeralchirurgen, die dann, wenn der Tumor beispielsweise Bauchhöhlen nahe sitzt, dann machen das die Viszeralchirurgen. Ja. Mhm. Je nachdem, wo er lokalisiert ist und was es für ein Tumor ist. Mhm. Ja gut, dann reden wir mal ein bisschen über Operieren und Operationen, oder? Wie fangen wir da am dümmsten an? Vielleicht erstmal einen ganz groben Überblick, die Phasen einer OP, wer ist da dran beteiligt, und dann können wir auf die einzelnen Themen eingehen. Mein Vorschlag wäre es nochmal etwas früher anzufangen. Ja. Also wir haben ja schon gehört, die Unfallverletzten, die in die Klinik kommen, dort ist natürlich, spielt die Zeit eine Rolle, und die gehören teilweise auch sehr schnell versorgt. Mhm. Ja. Dort muss man auch in relativ kurzer Zeit die richtige Indikation stellen. Das heißt, was muss operiert werden und wie muss operiert werden. Aber es gibt auch viele Verletzungen, die nicht innerhalb von wenigen Stunden versorgt werden müssen. Da hat man durchaus mehrere Tage Zeit. Und da fängt bei mir das operative Geschäft eigentlich schon an. Da gilt es erstmal, den Patienten vernünftig zu befragen, eine Anamnese zu machen. Auch über eventuelle Begleiterkrankungen, über Allergien, beispielsweise eine Nickelallergie, diese Häufigkeit, die nimmt stetig zu. Und es ist für uns Unfallchirurgen wichtig, das zu wissen, denn wir haben immer noch und werden auch weiterhin Implantate haben, die Nickel enthalten. Das heißt, diese Anamnese, die ist schon mal sehr wichtig und steht am Anfang. Auch wie ist der Unfall passiert, denn da kann man schon Schlüsse herausziehen, welche Strukturen vielleicht mitverletzt sind. Als zweiter Schritt ist dann die Untersuchung zu nennen, eine genaue Untersuchung zumindest der verletzten Körperteile, und sich dann auch da wieder Schlüsse zu erarbeiten, welche Strukturen sind verletzt. Mhm. Dann kommen als dritter Schritt natürlich die technischen Untersuchungen. Ja. In erster Linie ist es Röntgen zu nennen. Dort werden Bilder vom Skelettsystem gemacht, und dort lassen sich natürlich eindeutige Frakturen sofort erkennen. Dort ist der Knochen eben gebrochen, und das ist in aller Regel sichtbar. Fragliche Frakturen, wo nur eine dünne Fissur besteht, die klärt man weiter ab, beispielsweise mit der Computertomographie. Ja. Genauso Verletzungen, zum Beispiel Schädelhirn oder Rückenmarksverletzung bzw. Verletzung der Wirbelsäule, die werden mit der Computertomographie abgeklärt, bevor operiert wird, und in Einzelfällen selbst mit der Kernspintomographie, die eben mit Magnetfeldern die Bilder erzeugt. Genau. Computertomographie ist ja quasi eine Art 3D-Röntgen. Computertomographie ist im Gegensatz zur normalen Röntgen, hat die noch eine Ebene mehr, das heißt die dreidimensionale Darstellung, und ist dadurch auch wesentlich besser zu beurteilen. Das normale Röntgen ist eine Summationsaufnahme, da werden also die einzelnen Körperschichten einfach aufeinander projiziert. Mhm. Und da kann es durchaus sein, dass man geringe, kleine Verletzungen ohne wesentliche Verschiebung übersehen kann. Ja. Die kann man in diesen Bildern nicht diagnostizieren. Das wäre dann die apparative Diagnostik. Und dann fällt erstmal die Entscheidung, wann operiert werden muss und wie operiert werden muss. Und wenn das dann feststeht, dann wird in aller Regel die Anästhesieabteilung hinzugezogen. Das heißt, der Narkosearzt, wie er im Volksmund so genannt wird, obwohl er natürlich nicht nur Narkosen macht, sondern es gibt ja allerhand Betäubungsverfahren, die den Patient so vorbereiten, dass er operiert werden kann. Das heißt, wenn ich am großen Zeh beispielsweise operiere, muss ich nicht unbedingt den ganzen Körper betäuben oder das Bewusstsein ausschalten. Mhm. Dann kann ich auch hergehen und kann nur die Region, also regionale Betäubungsverfahren wählen, und kann praktisch nur die Region betäuben, die operiert werden soll. Und der Begriff Narkose, ich kenne den als Vollnarkose. Vollnarkose ist ja, genau. Klar, man wird komplett ausgeschaltet. Ja. Aber du, bei dir klingt es jetzt ja so, wie wenn sobald man Narkose sagt, bedeutet das Bewusstseinsverlust. Und was also, du jetzt eben sagst, man kann auch betäuben, ohne Bewusstseinsverlust zu haben. Genau. Also die Narkose bedeutet halt in unterschiedlichen Kreisen einmal die Vollnarkose, ja. Das heißt Bewusstseinsausschaltung vom, und Betäubung oder beziehungsweise Schmerzbekämpfung im ganzen Körper. Oder es gibt auch den Begriff, der teilweise verwendet wird, Teilnarkose, ja. Was immer auch das sein mag. Ja? Ich kenne halt Lokalanästhesie, genau. Aber das bedeutet ja eigentlich hier örtlich begrenzte gut. Betäubung. Gut, und das ist der Oberbegriff von der Lokalanästhesie. Lokal bedeutet ja nur an einem bestimmten Ort den Schmerz ausschalten. Ja. Das wird unter dem Begriff Regionalanästhesie, also eine Region in der Regel. Und das hat sich in den letzten, sage ich mal, Jahren beziehungsweise im letzten Jahrzehnt wesentlich ausgeweitet und verbessert. Man kann beispielsweise ab dem Oberarm abwärts alles operieren, indem man einfach den axillären Plexus, das sind praktisch die Nerven im Achselbereich, betäubt mit einem Betäubungsmittel. Dann ist der Patient zwar bei Bewusstsein, er wird etwas beruhigt mit Medikamenten, aber man kann praktisch komplett die Region operativ behandeln, ohne dass der Patient Schmerz empfindet. Mhm. Nochmal zu den Anästhesisten, die kümmern sich doch auch um die Schmerztherapie oder ist das nochmal eine extra Gruppe? Nein, die kümmern sich auch um die Schmerztherapie, auch das hat sich differenziert, es gibt inzwischen eine Weiterbildung, auch spezielle Schmerztherapie, das gehört zwar jetzt nicht alles zu meinem Spezialwissen, aber das hat sich auch da herauskristallisiert. Und es gibt natürlich auch viele Patienten, die haben chronische Schmerzen oder auch Schmerzen dann nach operativen Eingriffen, die man operativ nicht beheben kann. Und die werden Gott sei Dank auch hier im Klinikum in einer speziellen schmerztherapeutischen Ambulanz behandelt. Mhm. Und so Geschichten wie, wenn wir da schon gerade drüber reden, so die anderen lebenserhaltenden Funktionen, also Beatmung, oder Blutdruck oder was auch immer bei einer Operation sonst noch da zu beachten ist. Ist das auch Anästhesiegebiet? Das ist alles, das fällt alles in das Aufgabengebiet des Anästhesisten. Aber wir sind ja auf die Anästhesie gekommen als Schritt nach der OP-Indikation, dass wir dann die Anästhesie hinzuziehen. Und da gehört dann dazu, dass der Anästhesist sich den Patienten ebenfalls anschaut, gegebenenfalls auch untersucht. Herz abhorcht, Lunge abhorcht, sich auch vielleicht das Röntgenbild, wenn ein älterer Patient da ist, das Röntgenbild von der Lunge anschaut und die für die eventuelle Narkose oder für das Betäubungsverfahren wichtigen Begleiterkrankungen erkennt und darauf reagiert. Das nennt man nicht nur im Notfall, auch bei geplanten Eingriffen die sogenannte Prämedikationsvisite. Das heißt, auch da guckt der Anästhesist nach allen möglichen Gefahren einer Komplikation und bereitet den Patienten so vor, dass er optimal ist für das Narkoseverfahren und dann auch für den operativen Eingriff. Der Gesamtzustand, sage ich mal, des Patienten, der spielt ja sicherlich auch eine wichtige Rolle bei der Entscheidung, ob man überhaupt operiert oder nicht, es sei denn, das ist irgendwas, wo man überhaupt keine Wahl hat. Was gibt es denn da für Hindernisse, die jetzt eine Operation eher verhindern würden? Das ist völlig richtig. In die Operationsindikation, wenn der Anästhesist praktisch den Patienten beurteilt hat, ist das in aller Regel bei schwerkranken Patienten nochmal erforderlich, in Rücksprache mit den behandelnden Chirurgen den ganzen Zusammenhang zu besprechen und nochmal zu hinterfragen, ist das der richtige Eingriff oder operiert man nicht, operiert man später, muss man den Patienten erst vorbereiten, dass er in einen besseren Allgemeinzustand kommt. All diese Fragen muss man sich stellen und diese auch sorgfältig beantworten und nur dann ist der Patient optimal vorbereitet. Und was wäre ein konkretes Beispiel, was eine Operation zum Beispiel verhindert würde? Ein konkretes Beispiel ist ein älterer Patient, der ein schwaches Herz hat und damit überall beispielsweise Gewebswassereinlagerungen hat und auch in der Lunge zum Beispiel einen sogenannten Pleuraerguss. Das bedeutet also Gewebswasser zwischen Lunge und Rippenfell und dadurch die Lunge komprimiert und die Beatmung nicht mehr optimal stattfinden kann. Also auch später die maschinelle Beatmung Probleme bereiten kann, weil einfach zu viel Gewebswasser in diesen Räumen sich befindet. Ja. Das wäre ein Beispiel. Wenn dann der operative Eingriff aufschiebbar ist, dann würde man den Patienten erst auch medikamentös so behandeln, dass er ausgeschwemmt wird, dass das Gewebswasser reduziert wird oder beispielsweise dieses Gewebswasser aus dem Brustraum abziehen mit einer Punktion, mit einer Nadel, ja? So dass die Lunge wieder beispielsweise ausreichend Platz hat, beatmet zu werden. Ja? Und was gibt es aus chirurgischer Sicht für Kontraindikationen? Also ich weiß nicht, gibt es so Fälle, wo man sagt, ja, aber da müssen wir erst das und das operieren, damit wir dann den nächsten Schritt machen oder keine Ahnung, Leute, die sehr dick sind, wo man dann sagt, wir können da gar nicht aufschneiden, weil da kommen wir gar nicht durch. Oder gibt es sowas? Die gibt es selbstverständlich auch. Also beispielsweise in den elektiven, das heißt planbaren Eingriffen, Gelenkersatz, also künstliches Hüftgelenk, künstliches Kniegelenk, sind absolute Kontraindikationen, sodass man den Eingriff nicht durchführen kann. Beispielsweise Infektionen in der Nähe, Entzündungen, beispielsweise in der Leiste, Pilzinfektion oder auch am Fuß im Bereich der Zehen eine Nagelbettinfektion. Das ist eine absolute Kontraindikation, zu diesem Zeitpunkt dann ein künstliches Gelenk einzusetzen. Oder jetzt muss ich da ein bisschen weitergreifen, zum Beispiel Schwerverletzte, die eingeliefert werden, die also zahlreiche Knochenbrüche haben, die teilweise Lungenquetschungen haben, die Schädel-Hirn-Verletzungen haben. Dort kann ich keinen oder sollte ich keinen Eingriff durchführen, der stundenlang dauert, sodass ich zum Beispiel Knochenbrüche, die aus mehreren Fragmenten bestehen, dass ich die genau rekonstruiere und mit Platten oder Nägeln versorge, sondern diese Patienten, die werden erst nur notfallmäßig stabilisiert. Das heißt, da kommen nur ein paar Schrauben rein zum Beispiel und ein Gestell außen, ein sogenannter Fixateur extern, weil ich den Schaden durch den Unfall mit Gewebequetschung und so weiter nicht noch vergrößern will durch einen operativen Schaden. Ja? Dadurch soll der Patient also nicht noch zusätzlich belastet werden. Das Ganze heißt auf Neudeutsch Damage Control, also den Schaden will man dadurch kontrollieren. Und das ist auch eine relative Kontraindikation, den Patienten jetzt komplett zu versorgen. Ja. Das heißt, man wartet dann erst einige Tage ab, bis der Patient sich stabilisiert hat, bis diese ganzen Faktoren, schädlichen Mediatoren in dem Blut und im Kreislauf wieder sich beruhigt haben. Und dann schreitet man fort, dann entfernt man das äußere Gestell und versorgt das dann definitiv zum Beispiel mit einem Nagel. Ja. Also es gibt absolute und relative Kontraindikationen, die muss man auch wissen und im Einzelfall dann auch so reagieren. Ja. Und gibt es auch so akute Notfälle, dass man vielleicht keine Zeit hat, einen Anästhesisten hinzuzuziehen oder ich weiß nicht, also dass man irgendwie auf die Narkose verzichtet, weil man sagt, okay, wir müssen jetzt sofort aufschneiden, das wird wahrscheinlich eher nicht passieren, aber ich meine, dass man vielleicht eben keine Zeit hat, noch ein Röntgenbild anzufordern oder passiert sowas nicht? Es gibt Einzelfälle. Das sind aber wirklich Einzelfälle. Das ist beispielsweise ein Schwerverletzter, der Luft im Brustraum hat, wodurch dann die Lunge auch zusammengedrückt wird. Auch dadurch, dass es dann eine Spannung da drin entwickelt und diese Verletzten sind auch nicht beatmungsfähig. Mhm. Ja. Und diese Patienten müssen in Kürze, in wenigen Minuten, müssen die sogenannte Thoraxdrainagen erhalten. Das sind also ein bisschen größere Schläuche, die dann in den Brustraum eingeführt werden, links und rechts oder je nachdem, wo das ist. Und das muss ohne jetzt große Betäubung und ohne langes Zögern muss das durchgeführt werden. Das sind Einzelfälle, kommt nicht häufig vor. Aber in aller Regel, also wir haben für jede Versorgung einen Anästhesisten und den braucht man auch, ja, weil man den Patienten ansonsten zusätzlich belastet. Ja. Ja. Durch den Schmerzreiz wird der Kreislauf zusätzlich belastet, die Stressreaktion. Das wollte ich gerade fragen. Ich meine, dass Schmerzen unangenehm sind, das wissen wir ja alle. Aber haben Schmerzen jenseits des, der Qual des Opfers auch tatsächlich andere messbare oder irgendwie andere Folgen? Du sagtest gerade, es erzeugt Stress und das hat vielleicht Konsequenzen für den Blutdruck. Die haben viele messbare Folgen. Das, was du gerade sagst, der Blutdruck ist ein ganz klares Zeichen, wenn ich einen Blutdruckanstieg habe, selbst während einer Narkose, wenn das Bewusstsein praktisch schon ausgeschaltet ist und der Patient empfindet aber noch Schmerzen, die sind ihm nur nicht bewusst. Ja, also ich habe zu wenig Schmerzmittel oder zu wenig Schmerzbekämpfung. Dann habe ich das Problem, geht der Blutdruck in die Höhe und auch andere Faktoren, Adrenalin und so weiter, werden ausgestoßen, die Blutspiegel steigen und das hat selbstverständlich auf die ganzen Organe eine Wirkung. Und das sollte vermieden werden. Zum Beispiel einer, der Herzkranzgefäße hat, die deutlich verengt sind, also die koronare Herzkrankheit, der praktisch Herzinfarkt gefährdet ist. Bei so jemand ist das zu vermeiden, denn wenn man ihn dann in Blutdruckspitzen treibt, kann es dazu führen, dass er auch während so einem Eingriff einen Herzinfarkt erleidet. Mhm. Das heißt, eine Narkose besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Das eine ist eben das Ausschalten des Bewusstseins, das andere ist die Schmerz. Genau, aus mehreren Teilen. Ich bin, wie gesagt, nicht der Fachmann für die Sachen, aber es hat jeder, denke ich, schon mal gehört. Früher wurden Äthernarkosen gemacht, ja? Also mit Äthergas. Ja. Und diese Äthernarkosen, die führen zu einer Bewusstseinsausschaltung und zu einer gewissen Schmerzstillung. Das heißt, dieses Äther, es war ein Medikament, das kann man geben und kann dann darunter operieren. Aber man muss es sehr, sehr hoch dosieren, dass A, das Bewusstsein sicher ausgeschaltet ist, dass ich eine gewisse Schmerzbekämpfung habe und eine Entspannung. Man will nicht zum Beispiel bei einer Operation Knochenbruch, das ist schon verkürzt, will man auch eine Entspannung der Muskulatur haben, sodass man auch wieder die Länge wiederherstellen kann. Ja. Das ist aber nicht mehr vergleichbar, solche Betäubungsverfahren mit einer modernen Narkose. Eine moderne Narkose verwendet zahlreiche verschiedene Medikamente und teilweise auch Inhalationsgase, die einerseits ein Medikament schaltet das Bewusstsein aus, dann gibt es weitere Medikamente, die schmerzstillend wirken, ja? Und weitere Medikamente, die zum Beispiel muskelrelaxierend, also entspannend wirken. Ja? Und so sind diese Narkosen gar nicht mehr vergleichbar mit früher, die sind sehr schonend. Aber ich muss dann immer wieder aufpassen, dass auch wirklich bei den bewusstseins ausgeschalteten Patienten auch das Schmerzempfinden entsprechend ausgeschaltet wird und für den Operateur auch beispielsweise eine Relaxierung, wenn er sie benötigt, da ist. Das heißt dann auch, dass während einer OP genau diese Parameter, Blutdruck, Adrenalin, gemonitort werden, um was über die Qualität der Narkose zu sagen? Fragezeichen. Gut, Adrenalin wird jetzt nicht gemessen, der Adrenalinspiegel, aber man kann ja immer folgern, zum Beispiel Blutdruckspitzen, dass da entsprechend hohe Spiegel da sind. Das werden Standardparameter immer abgenommen. Das ist selbstverständlich der Blutdruck, das ist der Puls, der relativ wichtig ist. Und bei der Beatmung, ein beatmender Patient wird in erheblichem Umfang überwacht. Da wird die Sauerstoffkonzentration, vor allem aber auch die CO2-Konzentration, die Kohlendioxidkonzentration der Ausatemluft bestimmt. Weil das, was darüber aussagt, wie viel Sauerstoff entnommen wurde. Genau, wie auch der Umsatz ist. Und da an diesem CO2-Wert kann man auch sehr gut Beatmungsprobleme erkennen, wenn dieser Wert nicht stimmt. Ja. Die Beatmungsfrequenz, die natürlich auch eingestellt wird, die wird überwacht und ganz wichtig, auch der Beatmungsdruck. Und wenn jemand dann beispielsweise nicht relaxiert ist, er spannt oder er wacht zum Beispiel auf, dann werden auch die Beatmungsdrucke höher. Dann brauche ich praktisch einen höheren Druck, um die Lunge auszudehnen. Ja. Also das sind auch durch die moderne Technik bedingt umfangreiche Überwachungsmöglichkeiten vorhanden. Werden alle Patienten, die in Vollnarkose sind, beatmet? Oder gibt es welche, die Die werden alle beatmet und es gibt einen kurzen Eingriff, der nur 5 bis 10 Minuten dauert, den kann man auch von Hand beatmen, einfach mit einer Maske und einem Ambubeutel, ja, der dann zusammengedrückt wird vom Anästhesisten. Aber in aller Regel die Narkosen, die länger dauern, die werden von der Maschine übernommen, die Beatmungen. Und warum? Weil man einfach so entspannt ist, dass die Lunge auch entspannt ist. Ja, weil einfach A, ist das Bewusstsein ausgeschaltet. Ja? Aber wenn ich schlafe, ist mein Bewusstsein auch ausgeschaltet und ich atme trotzdem. Nicht ganz, sondern wenn man träumt, ist nicht unbedingt das Bewusstsein ausgeschaltet, sondern das, sage ich mal, Gehirn funktioniert anders in dieser Schlafphase. Okay. Ja? Also Narkose ist nicht gleich schlafen. Da gibt es einen Unterschied in dem Zustand. Da gibt es einen Unterschied. Aber ich sehe schon, wie wir müssen nochmal eine Sendung über Anästhesie machen. Im Detail bin ich da sicher überfragt, weil ich mich seit dem Studium damit nicht mehr in der Tiefe beschäftigt habe. Aber im Prinzip ist natürlich ein Schlaf schon auch ein anderer Bewusstseinszustand. Ja. Und es gibt leider auch Narkosen, wo das nicht erkennbar ist, wo das Bewusstsein nicht vollständig ausgeschaltet ist. Und diese Patienten können sich durchaus manchmal an den gesamten Operationsablauf erinnern. Und das ist für diese sehr unangenehm, weil sie sich nicht bemerkbar machen können, weil die Muskeln relaxiert sind. Ja. Die müssen jetzt nicht unbedingt Schmerzen haben. Aber es ist ein sehr unangenehmer Zustand nach Aussagen der Patienten. Es kommt allerdings sehr, sehr selten vor. Ja. Und ob ein letzte Frage zu diesem Themenkomplex. ob ein Patient Schmerz empfindet? Kann man das messen? Also klar, wenn er nicht ausgeschaltet ist, dann kann er das sagen im Extremfall, ja. Aber wenn der sozusagen unter Narkose steht, nicht reden kann und aber vielleicht trotzdem Schmerzen empfindet, kann man das als behandeltes Ärzteteam erkennen? Kann man, da gibt es viele Hinweise. Beispielsweise lässt man ja die Narkose dann schon etwas oberflächlicher werden zum Ende der Operation, weil man möchte, dass der Patient ja dann relativ schnell wieder wach ist. Ja. Und das lässt sich nicht immer genau auf die Minute steuern. Und dann gibt es sicher Situationen, dann näht man beispielsweise noch die Haut zu und sticht in die Haut ein. Und dann gibt es schon Muskelkontraktion oder der Patient zieht beispielsweise den Fuß weg oder das Bein. Ja. Das kann man dann schon erkennen. Und dann muss nochmal ein bisschen Schmerzmittel gegeben werden und eventuell auch nochmal die Narkose etwas tiefer gemacht werden, wenn es dann noch dauert. Es gibt schon viele Hinweise dafür. Oder wenn der Bauch angespannt wird, oder wie gesagt, Beatmungsdrucke höher werden, dann merkt man schon, er wird wacher wieder und die Narkose ist nur noch oberflächlich. Und das ist ein Zeichen dafür, wenn dann die OP zum Ende zugeht, ist das okay. Aber wenn das noch eine halbe Stunde dauert, muss man die wieder tiefer machen, nachregulieren. Ja. Okay, also wir wollen jetzt hier ja nicht zu lange und zu detailliert über das ganze Thema Narkose reden, aber zwei Fragen habe ich da noch. Friert man oder schwitzt man während der Narkose? Ich denke, man ist eher kühler im OP, also kann man da frieren? Kann man, ja. Das ist auch ein Problem. Es ist immer darauf zu achten, dass der Patient nicht auskühlt. Das heißt, er wird an den nicht zu operierenden Körperteilen oder Flächen warm abgedeckt, teilweise auch mit Wärmedecken, die teilweise thermoelektrisch funktionieren oder über Warmluftgebläse versorgt wird und somit will man verhindern, dass die Körpertemperatur absinkt. Denn diese hat wieder einen großen Einfluss auf viele verschiedene Parameter, auf die Gerinnungsfähigkeit des Blutes, das heißt auch wieder auf den Blutverlust während der Operation oder auch über die Immunabwehr, die durch eine niedrige Körpertemperatur deutlich geschwächt wird und damit beispielsweise die Infektrate, also Entzündungen nach der Operation erhöhen können. Und muss man aufs Klo während der OP? Auch hier wird Vorsorge getrieben. Bei längeren Operationsdauern werden Blasenkatheter gelegt. Okay. Wenn man das ja eben dann, wenn man relaxiert ist, eben auch nicht mehr unter Kontrolle eben. Hat. Und das ist immer ein Problem, wenn dann der Patient auf einer nassen Unterlage liegt. Wir arbeiten beispielsweise mit Elektrokoagulation. Das ist praktisch eine Blutstillung der kleinen Gefäße mit Strom. Und wenn dann die Patienten im Nassen liegen, entstehen Fehlströme praktisch. Nicht mehr über die Elektrode, sondern über das Nasse und dann über die Erdung. Und das kann zu Verbrennungen führen. Das heißt, der Patient sollte auf jeden Fall trocken liegen. Mhm. Okay. Gut, dann reden wir mal über die konkretere OP an sich. Wir haben ja jetzt gerade von der Vorbereitung geredet. Es gibt bestimmt auch noch eine Nachbereitung im Aufwachraum, wo der Patient dann kontrolliert wieder zu Bewusstsein kommt, denke ich mal. Genau, die gibt es auch. Das ist auch unter der Regie der Anästhesisten. Und wenn der Patient jetzt seine Narkose hat im OP, muss er erstmal gelagert werden. Das heißt, er muss von seinen Extremitäten beispielsweise, das Bein muss so positioniert werden, dass es A, natürlich der Knochenbruch in... Also wenn man jetzt am Bein operiert. In die richtige Richtung als Beispiel. Ja. Beim Bein ja, in die richtige genau. Richtung gezogen werden kann, dass er wieder achsengerecht eingestellt werden kann. Mhm. Und auf der anderen Seite, dass halt das OP-Team auch da drankommt. Und das nennt sich Lagerung. Das Ganze gilt für den Arm genauso. Klar. Da gibt es einen Armtisch, worauf dann der Arm gelagert wird. Oder auch für hüftgelenknahe Brüche. Da ist so viel Zug drauf, dass man die in einem sogenannten Extensionstisch lagert. Das heißt, da kann man dann die Füße einspannen und da richtig einen Zug über ein Gestänge aufbringen, sodass man dann diese Brüche oder diese Bruchfragmente wieder richtig einstellen kann. Mhm. Das ist die Lagerung. Und da gehört es auch dazu, wenn jemand dann beispielsweise stundenlang operiert wird, dass nicht irgendwelche Körperstellen hart irgendwo aufliegen, und diese dann, sage ich mal, stundenlang dem gleichen Druck ausgesetzt mhm. sind. Denn das führt dann zu einem Absterben von dem Gewebe. Ja? Das kann sehr schwere Schäden auslösen. Auch die darunterliegenden Nerven werden sehr schnell geschädigt. Das heißt, die Lagerung ist ein sehr wichtiges Thema. Mhm. Okay, das heißt, der ist gelagert, ist betäubt. Dann kommt der nächste Schritt. Genau, das wäre dann die, Zugang. Vor dem Zugang kommt erstmal die Hautdesinfektion. Mhm. Da wird praktisch die zu operierende Region und darüber hinaus, also mindestens 5 Zentimeter, werden desinfiziert mit einem beispielsweise alkoholhaltigen, jodhaltigen Desinfektionsmittel. Das führt zwar nicht zu einer Sterilität der Haut, das heißt einer Keimfreiheit, aber zu einer erheblichen Keimreduktion. Das heißt, wenn man später dann da reinschneidet, dass möglichst wenig Keime in die Wunde gelangen. Mhm. Ist das desinfiziert, das dauert 3 Minuten etwa, dann wird das mit sterilen Tüchern abgedeckt. Und in manchen Fällen kommt sogar noch auf das OP-Gebiet eine beschichtete sogenannte Inzisionsfolie, das sind Klarsichtfolien, wo nochmal in dem Klebstoff eine jodhaltige Substanz enthalten ist, die nochmal zu einer Keimreduktion führen soll. Und macht man das aus dem Grund oder hat es in Anführungszeichen mechanische Gründe beim Schneiden, nein, dass man diese Folie gerade... kein mechanischer okay. Grund. Es halten zwar dann die Klebetücher genau. besser, aber das ist nicht der Hauptgrund, sondern allein, dass man nochmal alles mit Folie abgedeckt hat und nur dort, wo man mit dem Messer reinschneidet, ist praktisch ein Zugang zur Wunde. Mhm. Ja. Okay. Vielleicht bevor wir über das Reinschneiden sprechen, noch eine Frage zur Vorbereitung. Also du hast dann eben ein Röntgenbild oder ein CT gesehen. Ja. Machst du vorher einen Plan? Gibt es da irgendwelche Skizzen, wie man da jetzt wo entlang schneidet und sich irgendwie einzeichnet, das hier sind jetzt 3 Zentimeter? Oder ist das, guckt man einfach aufs Röntgenbild und schneidet dann so quasi nach dem Auge? Nein, das ist eine gute und auch wichtige Frage. Planbare Eingriffe, die sollen immer geplant werden, auch vom Operateur. Das heißt, wo lege ich meinen Zugangsweg an, wo schneide ich dann rein und welche Implantate verwende ich und wie sollen die positioniert werden. Also auch für Brüche sollte man sich immer eine Strategie machen vorher, auch wenn die nicht immer so durchführbar ist dann in der Praxis. Ja. Das weiß man, denke ich, aus jedem Beruf. Bei jedem Plan. Aber die Pläne sind sehr wichtig für den operativen Erfolg. Und es gibt auch Bilder, Zeichnungen, gerade in der Endoprothetik, das heißt künstliche Hüft-, Knie- oder Schultergelenke, gibt es Schablonen für die verschiedenen Prothesengrößen. Das wird vorher geplant und davon gibt es auch Bilder. Mhm. Oder auch Achskorrekturen, wenn jemand ein O-Bein hat, es wird korrigiert. Da wird an kalibrierten Röntgenaufnahmen werden vorher Planungen gemacht, inwieweit ich das aufklappen muss, dass dann die Achse wieder stimmt. Und daran orientiere ich mich dann und operiere das so. Und wenn ich da irgendwie geplant habe, ich muss einen Schnitt von 5 Zentimeter Länge machen, ja. stehst du dann im OP mit dem Lineal und legst da an, okay, das sind jetzt 5 Zentimeter? Nein, der Zugangsschnitt, das macht natürlich einerseits die Erfahrung aus, aber den legt man im Zweifelsfall eher etwas kürzer an. Und wenn ich dann während des Operationsverlaufs sehe, dass ich keinen ausreichenden Platz habe von dem Zugang, dann mache ich den Schnitt etwas größer. Mhm. Je nachdem, nach oben oder nach unten. Also das ist kein Problem in der Regel. Und es geht da auch nicht um die Präzision von wenigen Millimetern beim Zugang. Mhm. Ja. Ja. Okay. Gibt es eigentlich für planbare Dinge oder überhaupt für, sagen wir mal, bekannte Probleme, gibt es da standardisierte Verfahren, Lösungswege, wie man da rangeht? Oder ist jede Operation ein Einzelfall? Nein, es gibt viele Eingriffe, die auch häufig durchgeführt werden, auch Knochenbrüche, beispielsweise hüftgelenksnahe Brüche bei älteren Menschen, gibt es ein Standardvorgehen. Beispielsweise wird da ein proximaler Femurnagel eingebracht. Das ist ein Nagel, der in den Knochen reinkommt und eine Klinge dann in den Schenkelhals, sodass der Bruchbereich damit stabil überbrückt wird. Das sind sogenannte Standardeingriffe. Genauso in der Orthopädie, also Gelenke wieder, Hüftgelenke, Kniegelenke, das sind Standardeingriffe. Und die laufen nach einem bestimmten Schema oder die Abfolge der einzelnen Schritte, das ist nahezu immer gleich. Mhm. Ja. Okay, und wenn man halt von dem Plan abweichen muss, dann ist das halt das, was man dann als Komplikation gegebenenfalls bezeichnet, oder? Eventuell. Oder ich muss einfach einen Schritt dazwischen schalten, weil da zum Beispiel Knochenwucherungen sind, sogenannte Knochenanbauten, die ich dann entfernen muss. Ja, ja. Bevor wir jetzt nochmal bevor es wirklich losgeht mit dem Aufschneiden, wer ist denn an der OP sonst noch beteiligt? Also der Anästhesist haben wir schon gelernt. Du Anästhesie-Schwester als Assistenz. Ja. Ja. Dann hat man immer das OP-Team, das besteht aus Operateur, ein oder zwei Assistenten, meistens auch ärztlicherseits, und dann aus dem OP-Pflegeteam, das heißt einer, der die Instrumente anreicht und die Implantate und so weiter, Schrauben beispielsweise, und einem, der die instrumentierende Schwester oder den Pfleger versorgt mit den ganzen Dingen. Ja, manchmal erweist sich das erst während der Operation, dass man noch spezielle Meißel braucht oder die Implantate dann, die man dann erst auspackt. Ja. Und das macht dann der Springer. Also das sind schon mehrere fünf, sechs Leute, dann Leute im OP, sind meistens mindestens sechs Leute. Ja. Oder im Zweifelsfall sind das auch mal bis zu 8 Leute. Mhm. Und normalerweise kommt während der Operation wahrscheinlich keiner in den OP rein, oder? Das sollte so sein, ist nicht immer so. Also je weniger Menschen da drin sind und je weniger die da umherlaufen und sprechen, umso besser ist auch die Luftqualität. Ja? Mhm. Trotz der lufttechnischen Anlagen. Und man will ja vermeiden, dass zusätzlich noch Keime in die Wunde kommen. Das tun sie sowieso schon immer von der Haut des Patienten her. Das kriegt man, wie gesagt, nie steril. Aber das sind meistens so geringe Mengen, dass das Immunsystem das schafft, die abzuwehren. Mhm. Ja. Und durch das möglichst wenig Bewegen im OP-Saal, durch das möglichst leise Sprechen oder weniger Sprechen, dadurch will man vermeiden, dass zusätzlich Keime da hineingelangen und eine Infektion verursachen können. Und wie sieht es aus mit Essen und Trinken? Ich meine, wenn man mal irgendwie so 6-7 Stunden operiert, dann… Das geht nicht. Also im OP-Saal ist Essen und Trinken strengstens verboten. Wenn tatsächlich ein so langer Eingriff durchgeführt wird, dann ist es auch durchaus kein Problem, nach 4 Stunden die Wunde steril abzudecken und eine 5-minütige Pause zu machen. Mhm. Oder aber der erste Assistent ist so erfahren, dass er zunächst weiter präpariert, weitermacht, und der Operateur macht eine kurze Pause durchaus. Okay. Mhm. Primär ist es schon so, dass immer ein Arzt sozusagen primär die OP macht und die anderen assistieren ihm. Also es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie 3 Leute in Anführungszeichen gleichberechtigt irgendwie da ihre eigenen Kernkompetenzen mitbringen und da gemeinsam arbeiten. Es gibt schon eine zentrale Person üblicherweise. In aller Regel ist es so, dass ein Operateur die Hauptverantwortung dann natürlich auch trägt und vorgibt, wie zu operieren ist. Ja. Wir haben natürlich auch Weiterbildungseingriffe, sodass auch jüngere Kollegen operieren. Und da ist es dann auch durchaus mal möglich, dass man sagt, okay, den Schritt übernehme ich jetzt und dann wieder wechselt. Ja. Aber letztlich habe auch dann ich als Oberarzt die Verantwortung für den Gesamteingriff. Ja. Nochmal ganz kurz zum OP selber. Weißt du zufällig, was für eine Qualität, also Reinheits, Level diese Luft hat? Kann man das irgendwie messen? Das kann man messen, und zwar werden da Luftproben entnommen und dann gibt es sogenannte koloniebildende Einheiten. Das heißt, das wird beimpft, also es werden Platten beimpft, dort, wo die Bakterien wachsen können. Ah, okay. Mhm. Und wenn jetzt ein Keim da drin ist, der kann dann eine Bakterienkolonie bilden, der vermehrt sich praktisch, ja. Das kann man messen und es wird auch geprüft, es ist vorgeschrieben, dass das regelmäßig geprüft wird. Und es gibt natürlich Operationssäle unterschiedlicher Reinheitsklassen. Ja? Mhm. Die werden in Klasse 1, A, B, Klasse 2 eingeteilt. Je nach Eingriff dann auch. Je nach Eingriff. Und die Endoprothetik, das heißt künstliche Gelenke, sind sehr gefährdet. Das heißt, hier wird immer eine sehr hohe Luftqualität gefordert. Ja? Und die Vorgaben, wen das interessiert, der kann das überall nachlesen. Ja, heute ist alles im Internet erhältlich. Ja. Im Robert-Koch-Institut, RKI, ist da ausführlich eine Abhandlung drüber. Weißt du zufällig, ob das reiner oder weniger rein ist als so eine Chip-Fabrikation? Also eine Chip-Fabrikation ist noch deutlich reiner. Interessant. Okay. Ist denn die Luftqualität so entscheidend für Keime? Also ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht Hautschüppchen, die vom Operateur in die Wunde fallen, viel schlimmer sind, als wenn die Luft jetzt halt so ein bisschen nicht ganz so gut ist. Die Hautschüppchen sind auch sehr schlimm, das ist völlig richtig. Deswegen sollte keiner über dem Operationsfeld ohne sterilen Kittel, diese sind ja langärmlich, ja, hantieren, weil da können durchaus immer Hautschuppen in das OP-Feld gelangen. Und diese Hautschuppen sind immer mit Keimen belastet und erhöhen natürlich die Keimkonzentration im Mundgebiet. Aber man ist ja nicht komplett abgedeckt, oder? Also Leute, die keine Brille brauchen, tragen keine Schutzbrille zum Beispiel, oder? Also die keine Brille brauchen, brauchen keine Schutzbrille, aber durch die Augenbewegung, da passiert relativ wenig, weil die Augenpartie auch relativ gut feucht ist von der Haut her. Problematisch ist es durch die Verwendung der Desinfektionsmittel, Hände, Arme, die sind sehr gefährdet, trocknet dort die Haut auch sehr stark aus. Mhm. Und es gibt leider da noch keine validen Studien, die dann genau nachweisen, wie jetzt zu verfahren ist, ob jetzt zum Beispiel zwischen den Operationen die Haut wieder eingecremt werden soll, allein um diese Hautpartikel zu reduzieren im OP-Saal. Ja? Es betrifft ja auch die anderen, der sogenannte Springer, der dem instrumentierenden Pfleger zuarbeitet, ja? Der hat ja, ist ja nicht komplett angezogen, auch nicht langärmlich. Ja? Und auch die verlieren ja ihre Hautschuppen. Ja? Also das ist durchaus berechtigt und da gibt es momentan, gibt es da Untersuchungen, ja, ob man dann zwischen den Desinfektionen der Haut bei einem selber, ob man da die Haut mit Feuchtigkeitslotionen einreiben soll oder nicht. Mhm. Ja. So, jetzt müssen wir mal loslegen. Sonst. Ja, genau, aufschneiden. Aufschneiden, ja. Das Aufschneiden hatten wir ja schon. Wie gesagt, da spielen 1-2 Zentimeter oft keine Rolle, sondern das kann man verlängern. Im Zweifelsfall hält man den Zugang eher erstmal etwas kleiner. Ja. Wir kennen alle die Haut oben, da kommt dann, darunter kommt dann Fleisch, was auch immer das genau ist. Ja, darunter kommt, also die Haut selber besteht aus mehreren Schichten, ja. Und unter der Haut kommt das sogenannte Unterhautfettgewebe. Mhm. Das an verschiedenen Stellen natürlich unterschiedlich dick ist. Ja. Über dem Außenknöchel zum Beispiel findet man da so gut wie gar nichts. Ja. Sehr dünne Weichteildeckung, sagen wir immer. Und über der Hüfte, da können es durchaus mal mehr als 10 Zentimeter sein an Unterhautfettgewebe. Und da schneidet man einfach durch. Und da schneidet man durch. Das hat natürlich auch Blutgefäße. Da muss man eine sorgfältige Blutstillung machen. Sonst hat man große Wundflächen, die bluten. Ja. Ja. Blutstillung macht man wie? Beispielsweise eben mit Strom, also Elektrokoagulation. Ah, ja, okay. Das heißt, da fließt ein Strom, der führt zu einer Erwärmung des Gewebes und die Erwärmung führt dazu, dass die Eiweißbestandteile da verkleben, die Gefäßwände. Und dadurch ist eine Blutstillung erreicht. Okay. Und Nerven sind ja auch an der Haut, aber Muskeln kommen dann erst darunter. Muskeln kommen erst drunter und die Nerven, die kann man praktisch schon oben erwischen. Es wird auch immer so sein, dass man feine Hautnervenäste, die sieht man gar nicht, dass man die zum Teil durchtrennt. Das führt dann dazu, dass eben die Patienten nach der Versorgung im Narbengebiet oder um die Narbe haben die oft eine Pelzigkeit. Ja, also das wächst nicht mehr nach. teilweise, das kann man erst nach einem Jahr sagen, wird das wieder mitversorgt. Bei manchen bleibt aber die Pelzigkeit um die Narbe bestehen. Das kann man nicht voraussagen. Ja? Die sieht man nicht, diese aber feinen Äste. So größere, ernsthafte Nerven sollte man dann doch eher vermeiden, durchzuschneiden, oder? Das ist richtig. Die sind aber noch nicht im, in der Regel noch nicht im Subkutangewebe, also im Unterhautfettgewebe zu finden, sondern die wichtigen Nerven, die auch für die motorische Versorgung erforderlich sind, also für die Muskelbetätigung, die findet man in aller Regel unter der Muskelhaut. Das heißt, die kommt als nächstes. Jetzt haben wir das Unterhautfettgewebe, dann kommt die in aller Regel die Muskelhaut. Ja? Das sind recht derbe Gewebeschichten, aber sehr dünn. Dann kommt die Muskulatur. Die einzelnen Muskelgruppen selber sind nochmal mit einer dünnen Muskelhaut umgeben. Und da dazwischen laufen dann Gefäße und Nerven. Ja? Nochmal eine Frage zu diesem Fettgewebe. Wenn du jetzt sagst, darunter kommt eine recht derbe Schicht, heißt das, wenn ich jetzt dann irgendwo an einer Stelle aufschneide, die ein bisschen mehr Fett hat, kann ich dann einfach irgendwie schneiden und merke dann, okay, da kommt ein Widerstand, oder muss ich da wirklich so Millimeter für Millimeter und immer gucken, kommt jetzt da schon die nächste Schicht oder nein, nicht? Das ist auch Erfahrung natürlich des Operateurs, und so Millimeter für Millimeter, das schneidet man, wenn man die ersten Operationen macht als Arzt. Ja. Und das wird natürlich, man kriegt immer mehr Erfahrung und auch das Gefühl dafür, wie weit ich schneiden kann. Ja, und das geht dann relativ schnell. Also man hat 10 Zentimeter von diesem Fettgewebe durchaus in einer Minute über die entsprechende Länge durchtrennt. Und dann folgt die Blutstillung und dann eben diese Faszie, wie wir sagen. Ja. Und die verschiedenen Dinge, Muskeln, Nerven, die kann man visuell erkennen, sodass man da dann drumherum schneidet, oder ist das schwierig? Die kann man in aller Regel erkennen. Man sollte aber als Operateur wissen auch, wo die laufen. Ja gut, klar, aber die sind das ja nicht überall exakt immer gleich bei jedem Patienten. Das ist schon immer sehr ähnlich, okay. Ja. Und variiert nur bei bestimmten Nerven. Das weiß man zum Beispiel, ein Nerv, der die seitliche Oberschenkelseite versorgt mit Gefühl. Der kommt in der Nähe vom Beckenkamm aus der Tiefe heraus und der ist sehr variabel. Der kann mal ein paar Zentimeter weiter vorne, mal weiter hinten. Der kann sich schon früher aufteilen in einzelne Äste. Der ist sehr variabel. Ja. Aber beispielsweise tiefe Nerven, zum Beispiel der Ischiasnerv, jedem bekannt, von Schmerzen praktisch von der Lendenwirbelsäule ins Gesäß ausstrahlend. Der Ischiasnerv ist immer streng dort lokalisiert. Der läuft auch in der Nähe von der Hüfte dann immer hinter der Hüfte entlang und auch zwischen den Muskelgruppen hinten am Oberschenkel. Und das ist eigentlich sehr konstant. Okay. Das heißt, du hast dann auch beim Schneiden keine irgendwie Hilfen im Sinne von, also Lineal oder irgendein Roboter, der präzis schneidet, oder irgendeine Lupe, dass du genauer hinsiehst. Das ist alles Handarbeit. Das ist Handarbeit. Selbstverständlich, wenn wir an der Wirbelsäule operieren, Richtung Rückenmark oder an den Nervenwurzeln, dann haben wir ein Operationsmikroskop zur Verfügung. Okay. Genauso, wenn sehr diffizile Handeingriffe, dort werden die Strukturen viel feiner, wie beispielsweise an der Hüfte, dann gibt es sogenannte Lupenbrillen oder auch das Operationsmikroskop. Ja. Okay. Und kommt man an jede Stelle, die man operieren will, ran, ohne eben jetzt größere Nerven oder Muskeln zu durchtrennen? Oder hat man manchmal keine Wahl, weil man einfach in die Schicht darunter muss? Das ist auch eine gute Frage. Mit den Nerven ist das so eine Sache, die kann man meistens mobilisieren und weghalten oder muss man machen, weil man sonst ja beispielsweise das Bein funktionslos macht. Ja. Wenn man Nerv durchschneidet, klar, ist das in aller Regel mit einem schweren Funktionsverlust verbunden. Bei den Muskeln ist es schon nochmal eine andere Sache, beispielsweise Standardzugang Hüftgelenk. Da wird ein Teil von der Muskulatur abgelöst und wird dann wieder vernäht. Ja? Also durchgetrennt. Ja, also dort, wo die Muskulatur an dem Knochen anhaftet, das wird teilweise abgelöst und später wieder vernäht, was nicht immer hundertprozentig gelingt. Aber man versucht natürlich, den Schaden, den man durch praktisch den operativen Zugang macht, möglichst klein zu halten. Da ist auch ganz seit Jahren ist das ein Thema, das nennt sich minimalinvasiv operieren, ja. Und das sind die minimalinvasiven Zugänge. Man sucht immer wieder nach anderen Zugängen zu bestimmten Körperregionen, wo man eben beispielsweise keine Muskulatur ablösen muss, wo man Zwischenmuskeln beispielsweise durchgeht und die einfach nur zur Seite drängt. Ja. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Da mussten sich, sag ich mal, die Operateure, die konventionell operiert haben, schon auch jetzt umorientieren und auch die Zugangswege etwas anders legen. Ja. Das ist immer mehr möglich. Minimalinvasiv habe ich immer verstanden als ein möglichst kleines Loch an der Oberfläche. Aber du hast es jetzt ja etwas weiter definiert, nämlich dass man auch innen möglichst wenig verschiebt, ja, kaputt macht. Ist richtig, das ist viel wichtiger, auch wenn der Patient später nur seine Narbe sieht außen und er erfreut sich über einen nur 4 Zentimeter Schnitt. Das ist für uns Mediziner eigentlich gar nicht das Ausschlaggebende, sondern uns interessieren die Zugangsschäden in der Tiefe, beispielsweise eben Muskulaturablösung. Und das gilt es natürlich möglichst klein zu lassen. Ja. Das ist die Hauptsache des minimalinvasiven Operierens. Oder beispielsweise Unfallchirurgie, haben wir ja schon besprochen, Frakturversorgung, dort wo Platten reinkommen, dass man beispielsweise nicht die Durchblutung noch zusätzlich schädigt. Mhm. Ja, durch ungeeignete Implantate, durch ungeeignete Platten. Ja, oder durch überhaupt das ungeeignete Implantat. Ja. Ich frage mich, inwieweit minimalinvasive Geschichten bei solchen Knochenreparaturen eine Rolle spielen. Ich meine, wenn man irgendwie einen Nierenstein rausmacht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da mit irgendeinem kleinen Draht durch irgendein Gefäß in die Niere geht und da irgendwie diesen Stein einsammelt, ohne dass man jetzt groß da den halben Körper aufschneidet. Hat das Minimalinvasive eben auch für die, sagen wir mal, klassischen knochenchirurgischen Dinge eine Relevanz oder muss man da einfach immer freilegen, damit man da auch wirklich dran arbeiten kann? Also für den Anfänger ist es natürlich viel einfacher und verlockend, das Ganze freizulegen. Dann sehe ich, wie die Bruchstücke aussehen, ob die spiralförmig, das sehe ich im Röntgenbild, aber dann kann ich unter Sicht das schön einstellen und kann das dann verschrauben oder verplatten beispielsweise. Ja. So hat man es jahrzehntelang gemacht. Das macht aber Schäden. Ja. Dadurch, dass ich das ganze Gewebe um den Bruch herum auseinandernehme, auseinanderziehe, ablöse, wird die Durchblutung zusätzlich zu dem Unfall nochmal erheblich eingeschränkt. Ja. Und ich kriege beispielsweise Störungen der Knochenheilung. Der Knochen heilt nicht vernünftig zusammen. Und deswegen hat das auch in der Unfallchirurgie eine hohe Bedeutung, dass ich minimalinvasiv versuche zu operieren, wenn das Ergebnis das gleiche sein kann. Das heißt, wenn danach die Achse stimmt, die Länge, die Drehung des Knochens, das ist Voraussetzung. Ich muss mit dem minimalinvasiven Zugang das Gleiche erreichen können. Also es ist quasi ein Trade-off. Auf der einen Seite ist der, je größer das Loch, desto besser sieht man, desto einfacher ist es, perfekt zu operieren. Genau. Aber man hat potenziell eben die Folgeprobleme. Genau. Da muss man eben dann den Mittelweg finden. Das ist richtig. Und das ist natürlich auch wieder Erfahrung. Klar. Je mehr Erfahrung ich in dem minimalinvasiven Operieren habe, umso besser gelingt mir dann das Ergebnis natürlich. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt natürlich. Es erfordert häufig leider etwas mehr Röntgenstrahlung. Weil ich das nicht direkt visualisieren kann, den Frakturbereich, muss ich mir das Röntgen zu Hilfe nehmen im OP und muss schauen, stimmt denn jetzt die Achse oder stimmt die Länge? Ja? Ja. Und das kann ich sonst klassisch, so wie es früher war, halt wenn ich es aufgemacht habe, kann ich direkt sehen, aha, das passt. Da stimmt die Länge, da stimmt die Drehung, das passt alles. Wo du das gerade schon erwähnst, sollen wir ein bisschen über die diversen Gerätschaften reden. Also Röntgen, hast du schon gesagt, ihr habt quasi ein Röntgengerät direkt im OP, um quasi während der Operation Fotos zu machen und zu gucken, ob alles passt. Genau, das kann ich jederzeit, kann ich den sogenannten Bildwandler, weil das ja ein dynamisches Verfahren ist. Ich kann damit nicht nur einen Schuss machen, also eine Momentaufnahme, sondern ich kann Film. Auch wenn ich, genau, so ähnlich wie ein Film, ich kann, wenn ich so 2 Bruchstücke habe und will die mit einem Nagel auffädeln, praktisch überbrücken, dann kann ich den Nagel erstmal durchschieben bis zu dem Bruch. Und dann, wenn es schwierig ist, dann muss ich durchaus auch mal diesen Bildwandler anlassen. Dann strahlt der praktisch dauerhaft. oder die modernen Geräte gepulst. Ja. Ja, aber ich habe einen Bewegungsablauf drin, das ist die Hauptsache, ja. Gepulst. Und dann kann ich praktisch das zweite Stück aufwählen. Ja? Hast du dann da deine Hände auch in der Röntgenstrahlung? Weil das ja sollte nicht eben, passieren, ja. Aber es gibt durchaus Situationen, wo das auch mal passiert. Ja? Mhm. Das ist, die Hände sind noch relativ unempfindlich, ja. Aber es gilt zu vermeiden. Ja. Ja. Sowas wie ein CT oder ein Kernspin im OP ist nicht, oder? Zu groß, zu teuer, zu aufwendig. Das gibt es in sehr, sehr großen Kliniken oder Spezialkliniken gibt es inzwischen sogar ein MRT, also Magnetresonanztomographie, ja. In einem kleinen, offenen Gerät. Aber das ist wenigen Großkliniken oder Spezialkliniken vorbehalten. Was wir ab Ende des Jahres zur Verfügung haben hier, ist eine Art CT. Mhm. Das heißt, das ist ein Bildwandler wieder, also ein normales Röntgengerät, ein sogenannter C-Bogen. Und dieser bewegt sich dann einmal um seine Achse und nimmt also verschiedene Schichten auf, so wie auch die Computertomographie funktioniert, und rekonstruiert daraus dann ein dreidimensionales Bild. Mhm. Und das dauert dann irgendwie ein paar Sekunden, sodass man das auch wirklich in Echtzeit machen kann. Das dauert, das Operationsteam tritt zurück, ja. Dann wird der positioniert und dann dreht der einmal unter Röntgenstrahlung durch. Das dauert je nach Region und je nach Qualität dauert das eine halbe bis zwei Minuten. Ja. Und dann werden die ganzen Bilder praktisch im Computer Rechnen, zusammengesetzt und dann kann ich mir da einzelne Ebenen reinlegen. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, eben einzelne Schichten herauszugreifen, beispielsweise im Gelenkbereich, ob da irgendwo noch eine Stufe verblieben ist, beispielsweise. Mhm. Was ich in dem Summationsbild, in der 2D-Aufnahme durchaus übersehen kann, weil es einfach nur eine Schicht ist und es wird einfach addiert und das verschwimmt dann, sehe ich nicht. Ja. Es ist eine sehr gute Möglichkeit, um das operative Ergebnis zu kontrollieren. Bevor man zunäht. Bevor man zunäht, genau. Das war ganz wichtig. Ja. Das konnte man jetzt auch immer, haben wir dann auch zum Teil gemacht. Die sind dann einen Tag später oben ins CT gegangen. Nur dann war halt zugenäht. Und wenn dann was nicht zu akzeptieren war, dann musste man mit dem Patient wieder in den OP rein und eine zweite Operation machen. Ja. Oder beispielsweise ist in kritischen Bereichen, Fersenbeinbereich, ist eine Schraube zu lang, steht ins Gelenk, als klassisches Beispiel. Ja. Das kann ich dann ganz sicher mit der Methode erfassen. Ja. Mich würden auch die etwas kleineren Geräte im OP interessieren, also das Skalpell kennen. Lass uns vielleicht gerade noch schön bei den großen Maschinen bleiben und dann auf das Handwerkszeug gehen, oder? Einfach nur, damit wir Struktur drin haben. Ultraschall? Ultraschall setzen wir in der Unfallchirurgie oder Orthopädie so gut wie nie ein. Ja. Das wird in der Bauchchirurgie gern eingesetzt bei Lebermetastasen, bei Tochtergeschwüren der Leber. Wenn das operiert wird, dann werden die damit aufgesucht, beispielsweise, oder auch in der Lunge. Aber wir setzen es nicht ein. Was wir eingesetzt haben und auch in Zukunft wieder einsetzen werden, ist eine Navigation. Was ist das? Das ist praktisch, wird ein räumliches Bild von den Instrumenten und von dem Operationsgebiet gemacht mit einer Infrarotkamera, die praktisch die Instrumente über Marker aufnehmen kann und, sage ich mal, Millimeter genau sehen kann, wo jetzt zum Beispiel die Spitze von dem Instrument ist und das dann in einem Bild anzeigt. Und wenn man dann diese beiden Verfahren kombiniert, beispielsweise die 3D Röntgen plus die Navigation, dann macht man das so, dass man beispielsweise am Fuß, Fersenbein erst eine 3D-Aufnahme macht mit einer Referenz, die Kamera sieht. Also irgendwo auf den Fuß gemalt oder? Nee, das sind zum Beispiel, wird da eine Schraube reingeschraubt und daran befestigt ist dann praktisch die Referenz mit drei, vier spiegelnden oder reflektierenden Kugeln beispielsweise. Ja. Das sieht die Kamera. Und mit dieser Referenz wird praktisch ein 3D-Bild aufgenommen, wird in den Computer eingespielt. Und dann habe ich zum Beispiel einen Bohrer. Da ist auch wieder so eine Referenz drauf. Und dann sehe ich praktisch im Computer in Echtzeit, wo ich in diesem 3D-Bild, also im Knochen, wo ich mit meiner Bohrerspitze bin. Richtung, Tiefe und so weiter, also kann ich bis auf im einen Knochen, Millimeter, wo du nicht optisch hingucken kannst. Wo ich überhaupt nicht hingucken kann. Und das funktioniert so, dass der ja sozusagen weiß, wie lang der Bohrer ist und aus der Position der Maschine und des Knochens das wird dann quasi errechnet. Das wäre ein eigenes Thema, ja, diese Navigation, da kann man stundenlang drüber sprechen. Aber es wird referenziert einmal der Knochen, die anatomische Situation. Und es wird referenziert das Arbeitsinstrumentarium, also oder auch eine Spitze oder irgendwas, so ein Schraubenzieher oder sonst was. Ja. Und das sieht man dann in Echtzeit, wie das zusammenhängt. Also ideal zum Beispiel als Anwendung, es gibt Verletzungen, Sportverletzungen vom Knorpel, Sprunggelenk beispielsweise, am Sprungbein. Da löst sich dann ein Stück Knorpel mit Knochen ab. Und das kann man in einem Kernspin erkennen. Und dann kann man das in frühen Stadien behandeln, indem man dieses Knorpelstück von der anderen Seite, also vom Knochen, nicht vom Gelenk, weil da zerstört man ja weiter einen Knorpel, anbohrt. Ja? Bis man unter diesem Knorpelstück ist. Dadurch will man erreichen, dass da wieder neue Blutgefäße einsprießen und das Ganze unter diesem, sag ich mal, abgelösten Knorpelstück wieder verheilen kann. Ja? Und das war bisher äußerst schwierig. Im normalen Röntgen braucht man eine sehr gute Vorstellung und trifft es auch immer nicht hundertprozentig. Mm-hmm. Und hier macht man jetzt praktisch eine 3D-Aufnahme. Da nimmt man den Bohrer, der referenziert ist, und sieht dann genau, wie man mit der Bohrerspitze retrograd, also von der anderen Seite, diesen Defekt unterbohren kann. Ja? Das sind jetzt Anwendungen, die sind ideal dafür geschaffen. Und das ist auch keine Zukunftsmusik mehr, sondern das ist in entsprechend ausgestatteten OPs ist das schon fast Routine, muss man sagen. Ne? Mhm. Und wird dieser Bohrer dann immer noch trotzdem von der Hand geführt oder ist der dann stabilisiert? Nein, der wird von der Hand geführt. Die Bohrmaschine wird, das ist Hand, weiterhin Handarbeit. Eigentlich erstaunlich, oder? Da könnte man sich ja vorstellen, dass man das, also schon klar mit der Hand bewegen, aber quasi über irgend so einen Teleskoparm stabilisieren, damit man nicht wackelt oder... Könnte machen, aber man kann sehr präzise mit der Hand arbeiten, vor allem wenn man das wenn man dann weiß. Optisch kontrolliert ist. Klar. Man kann durchaus auf Millimeter-Ebene arbeiten, muss man sagen. Also das tut man ja bei der konventionellen Technik auch schon. Ja? Klar, ja. Das heißt also, unterstütztes Operieren mit Robotern oder Stabilisierung ist nichts, was hier in einem in Anführungszeichen normalen Krankenhaus Routine wäre. Nein, das ist noch keine Routine. Das wird momentan in der Urologie erprobt, dass dort praktisch mit einem Roboter operiert wird, der aber auch wieder von Hand bedient wird. Ja klar, das ist ferngesteuert. Da sitzt der Operateur praktisch in der Kammer nebenan oder an seinem Pult und operiert dann präzise. Ja. Und warum macht man das? Also einfach, weil höhere Präzision? Die Präzision sei besser, dass, wie gesagt, ich kenne das auch nur ein bisschen aus der Fachpresse, aber die Präzision sei höher und das wird aber momentan ist das in der Erprobung und man kann noch nicht sagen, dass das der Gold Standard ist, also dass das absolute Routine ist. Ja. Ja. Okay. Und man muss auch sagen, in der Medizin gibt es auch immer wieder auch Fehltritte. Modeerscheinungen. Auch das und ich habe es gerade heute erzählt an unserem Demo-Hüftstand. Da hatte auch jemand gefragt, ja, warum das nicht mit dem Roboter operiert wird. Und es gab einen Operationsroboter für Hüftschäfte, die einzubauen. Der hat das auch sehr präzise, das Implantatbett ausgefräst. Das hat eine Stunde gedauert. Aber der Roboter hat leider keine Rücksicht genommen auf die umgebenden Weichteile, auf die Muskulatur, auf die Sehnenansätze. Und inzwischen gibt es diesen, zumindest in Deutschland, nicht mehr. Mhm. Er darf hier auch nicht mehr betrieben werden, weil es viel zu viele Komplikationen gab und weil das einfach das Thema losgelöst war von der Gesamtbiologie. Ja. Mhm. Ja. Ich hatte dann ein in mechanischem Verständnis ein Top-Implantatbett, aber hatte viele Dinge drumherum geschädigt und es waren sehr, sehr viele Patienten sehr unzufrieden. Und es gab auch dann eine Klagewelle. Mhm. Und ja, das Ganze ist hier wieder von der Bildfläche verschwunden. Also da muss man auch immer etwas kritisch sein, wenn neue Methoden, neue Implantate eingeführt werden. Da gilt es manchmal auch, sich erstmal zurückzuhalten. Ja. Ja. Gut, jetzt haben wir schon gehört, was es so an etwas komplizierteren, größeren Geräten gibt im OP. Vom Bohrer haben wir auch schon gehört. Was gibt es denn sonst noch so an Werkzeugen? Handwerkszeug, also ich denke, das, ne? So. Das Skalpell kennt jeder. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht können wir da so weiter in Analogie zum Handwerkszeug, was so jeder zu Hause hat. Also Zangen wird es wahrscheinlich auch geben. Zangen gibt es, gibt Flachzangen, Spitzzangen. Es gibt speziell in der Unfallchirurgie natürlich Repositionszangen. Das sind verschiedene geformte Zangen. Das sind sogenannte Krokodilzangen mit breiten Branchen, die gezackt sind. Ja, die sehen aus wie so das Maul von einem Krokodil. Damit kann man beispielsweise zwei Knochenstücke, die schräg verlaufen, kann man fassen und erstmal stabil zusammendrücken. Mhm. Ja, die halten dann von selber, die kann man zusammendrehen. Mhm. Es gibt spitze Repositionszangen, die haben also praktisch zwei Spitzen vorne, mit denen man dann die Stücke fassen kann zum Beispiel und zusammendrücken kann. Also es ist so eine Art Schraubzwinge letztendlich. So ähnlich, also vom Prinzip her, aber es sind halt Zangen, die schneller zu bedienen sind, wie wenn ich sie zusammenschraube. Ja. Aber diese Dinge, wenn man jetzt zum Beispiel da so eine Krokodilzange nimmt, um damit irgendwelche Knochen relativ zueinander zu verschieben, dann müssen doch diese Zangen irgendwo fest sein an irgendeinem Stück OP. Ja. Also das, die sind dann schon. Das muss man zum Beispiel am Außenknöchel, da gibt es kleine und große Zangen, dann nimmt man die kleinen Krokodilzangen, wenn ich eine typische Sprunggelenksverletzung habe, einen Außenknöchelbruch, dann muss ich den freilegen, auf einer begrenzten Fläche den Bruchspalt sauber machen und dann kann man das zum Beispiel mit diesen Krokodilzangen, kann man das sehr gut fassen, aneinander drücken und auch durch einfach Verdrehen kann man auch noch die Länge der Stücke zueinander verschieben. Ja? Ja. Und das ist zum Beispiel das Zangeninstrumentarium. Man hat Sägen. Ja, das sind sogenannte oszillierende Sägen. Also das darf man sich nicht so vorstellen wie zum Beispiel ein Fuchsschwanz oder eine Bügelsäge. Damit würde man, den Platz hat man da gar nicht zum Sägen. Also es vibriert mehr. Sondern so, genau, das sind praktisch dann relativ schmale Sägeblätter. Und die vibrieren sehr schnell in einem kleinen Ausmaß hin und her, wenige Millimeter. Ja? Und vor allen Dingen auch sehr schnell. Das hat zur Folge, dass harte Materialien, also Knochen, sehr gut damit gesägt werden kann. Ah, ja. Aber bei kleinem Ausschlag, also bei kleiner Amplitude vom Sägeblatt, werden die Weichteile geschont. Also selbst wenn man da mal den Muskel berührt oder auch eine Sehne, alles, was dann weich ist und nachgeben kann, das zittert einfach mit. Das zittert hin und her. Ja? Ja. Das heißt, das ist auch so, oszillierende Säge ist ein Hauptwerkzeug, sage ich mal, vor allen Dingen für die Orthopädie, wo man Korrekturen machen muss oder hier bei der Hüftprothese muss man den Hüftkopf wegsägen. Das wird alles damit gemacht. Ja? Also das ist sowas wie so ein elektrisches Messer, was der Metzger hat, oder? Gibt es auch diese Dinger, die so, womit die man den Fleischkäse schneidet? Das ist sehr schöne Vergleiche hier. Nee, nicht ganz. Sondern es ist einfach ein schmales Sägeblatt, gezackt, was nur etwas hin und her schwingt. Okay. Mehr so wie eine elektrische Zahnbürste vom Prinzip. Genau. Nur, dass das eben keine Zahnbürste da dran ist, sondern dass das ein hartes Sägeblatt ist mit den Zähnen. Ja. Und für den Knochen reicht das, dass es immer ein bisschen hin und her geht und die Weichteile lässt es in der Regel in Ruhe. Natürlich, wenn ein Band in der Nähe ist, zum Beispiel am Kniegelenk, ein Seidenband stark gespannt ist und ist fest, dann kann man das auch, wenn man es nicht merkt, kann man das durchaus mit so einer oszillierenden Säge durchsägen. Ja? Das weicht nicht aus. Alles, was hart ist, wird gesägt. Ja? Und kann man auch fräsen? Mit so einer Art Dremel oder sowas? Selbstverständlich, auch Fräsen gibt es. Das gibt Kugelfräsen, es gibt Zylinderfräsen, also verschiedene Formen. Die verwendet man beispielsweise in der Unfallchirurgie, wenn ich einen Nagel einbringen will vom Ellenbogengelenk aus, von dieser Richtung in den Oberarm. Dann ist der Oberarm da sehr dünn und das kann ich nicht einfach aufbohren. Der Knochen ist auch sehr hart und da bohre ich erst ein paar Löcher und dann wird es mit den Fräsen erweitert, sodass der Nagel rein passt. Oder beispielsweise an der Wirbelsäule, wenn ich den Rückenmarkskanal erweitern will, weil der verengt ist, dort wo die Nerven verlaufen, dann mache ich mir den Knochen drumherum mache ich mir mit einer Fräse weg. Also da gibt es Stahlfräsen, es gibt Diamantfräsen, auch da wieder. Die Stahlfräse, die fräst mir alles weg und nimmt mir auch das Weichteilgewebe mit. Ja, die ist sehr grob, dafür komme ich schnell in die Tiefe, die nimmt man am Anfang. Dann, wenn es aber gefährlich wird und ich auch in die Nähe vom Rückenmark komme, gibt es dann sogenannte Diamantfräsen. Die laufen sehr schnell mit wahnsinnig vielen Umdrehungen in der Minute und sind nicht so rau. Mhm. Fräsen dann zwar den Knochen weg, aber wenn ich an die Weichteile komme, weichen die Weichteile aus und werden nicht mitgenommen. Mhm. Ja? Also das in dem Bereich oder bei Hüftprothesen wechseln, wenn ich Zement ausfräse oder auch den Knochen anpassen muss, dann gibt es da auch Kugelfräsen beispielsweise. Und auch mit denen arbeite ich, ja. Und was passiert mit dem Material, das man da wegfräst? Ist das, das so wird wie weggespült. Beim Ah, okay. Also es ist nicht wie beim Zahnarzt, wo das so abgesaugt wird. Doch, das wird weggespült und der Teil, der da drin bleibt, der wird dann auch gesaugt. Da hat man dann den Gemisch aus dem Abrieb, aus dem Knochenmehl und der Spülung und das wird auch weggesaugt dann. Ja, sicher nicht so trocken, wie es beim Zahnarzt sein muss. Ja, da muss ja zum Verkleben oder für die Blomben, das muss ja absolut trocken sein. Aber das Grobe wird weggesaugt. Ja. Aber das heißt, wenn ich aufgeschnitten habe und ich habe jetzt nicht aus Versehen irgendwie große Blutgefäße getroffen, dann ist es eine relativ trockene Angelegenheit? Das, also es ist nicht so, dass dieser Staub, den ich da wegfräse, sich dann schlagartig in den ganzen Körper verteilt, weil der in irgendwelche Körperflüssigkeiten sofort aufgenommen wird? Das wird nicht in der Regel nicht verteilt, wenngleich solche Probleme auch gibt. Aber wenn ich den operativen Zugang gemacht habe, habe eine Blutstillung gemacht, ist es erstmal relativ trocken. Mhm, okay. Es wird dann wieder blutig, wenn ich beispielsweise den Hüftkopf absäge. Ist ja noch ein relativ gesunder Knochen im Schenkelhals und der blutet dann. Mhm. Und das kann ich nicht stillen, weil das überall aus den Knochenmarkkanälchen rausblutet. Ja? Okay. Und das ist natürlich dann auch, dann sollte ich halt möglichst Der natürlich routiniert ist, hat eine relativ kurze Operationszeit, der hat in aller Regel später auch einen geringeren Blutverlust bei dem Patienten. Ja. Weil da gibt es gewisse Blutungen, die nicht zu stillen sind. Ja. Ja. Erst wenn die Prothese dann drin sind, das komprimiert das Knochenlager, dann hört das auf, auch dort zu bluten. Ja. Ist eigentlich bei jeder orthopädischen Operation, die durchgeführt wird, ist so, dass Fremdmaterial am Schluss im Körper bleibt, also dass man eben was schraubt oder annäht oder sowas, oder gibt es auch so Fälle, keine Ahnung, wenn man irgendwie so einen Splitterbruch hat, dass man nur aufschneidet, die Splitter rausnimmt und den Rest dann der Natur überlässt? Es gibt es eigentlich nur bei kleinen operativen Eingriffen, bei Korrektureingriffen, bei Knochenverletzungen bleibt in der Regel immer was drin. Mhm, ja? Okay. Ob das jetzt so ein Fixateur extern ist, bei schweren Verletzungen, Platten, Nägel oder Schrauben. Es gibt in der Orthopädie Eingriffe, beispielsweise eine Korrektur von einem Großzeh, der eben nur milde ist. Da entfernt man nur ein Stück von dem überstehenden Knochen und korrigiert die Kapsel, also Weichteile. Was dann verbleibt, ist halt natürlich Nahtmaterial. Ja. Das verbleibt immer. Aber da gibt es schon Eingriffe, aber die sind in der Minderheit, wo wirklich keine Implantate verbleiben, Schrauben oder Drähte oder ähnliches. Mhm. Ja. Und was hat man da so an Standard? Also es wird bestimmt so einen Satz an Schrauben geben, wo man dann eben während der Operation auswählen kann. Ich nehme jetzt die und mit der und der Länge. Aber zum Beispiel so ein künstliches Hüftgelenk, da hat man ja wahrscheinlich nicht 30 verschiedene Modelle da und guckt dann, welches kann ich nehmen, sondern man hat vielleicht noch zwei, aus denen man auswählen kann oder drei, so. Also Modelle hat man nur wenige. Im besten Fall große Prothesenkliniken haben 5 bis 6 Modelle, kleine haben 2, 3, manche haben nur 1. Aber Implantate selber von dem Modell haben wir sehr viele da. Es gibt über 10 Größen, 12 Größen von den Chefs beispielsweise. Ach so, Modell ist quasi Hersteller und Art, ja. Und Implantate ist dann die genau. Größe. Okay, jetzt verstehe ich. Verschiedene Größen, die hat man da und beispielsweise verschiedene Schenkelhalswinkel. Also wir haben jetzt beispielsweise einen Hüftschaft da, das ist ein Korallschaft, den haben wir da in jeweils 10, 11 verschiedenen Größen und in 3 verschiedenen Schenkelhalswinkeln. Ja, einen mit 134 Grad, einen, der ist etwas mehr gebogen, einer weniger gebogen. Und all diese 3, sage ich mal, Linien haben wir in den verschiedenen Größen da. Also insgesamt, sage ich mal, gut 30 Schäfte. Und das kann man dann während der Operation noch auswählen. Genau. Mhm. Man plant es, man weiß schon ungefähr, das gibt die Größe 12 beispielsweise. Und meistens ist die Planung auch so gut, dass das plus minus 1 eine Größe kleiner oder größer hinkommt. Ja. Und muss man das dann reinsetzen und gucken, ob es passt oder sieht man das vor dem Reinsetzen? Das sieht man, man muss ja das Implantatbett dort beispielsweise mit sogenannten Raffeln erzeugen. Raffeln? Also rau machen? Nein, der Knochen ist gefüllt mit Knochenmark, sogenannten Knochenmark. Das ist praktisch wie eine Wabenstruktur, dünne Knochenbällchen. Dazwischen ist eben dieses Knochenmark drin. Und da kommt ja die Prothese rein. Und das verdrängt man, das verdichtet man mit sogenannten Formraspeln. Mhm. Die haben praktisch die gleiche Form wie die Prothese dann selber. Ah, okay. Und da fängt man mit einer kleinen Größe an und arbeitet sich nach oben, bis dann der Operateur sagt, jetzt ist das Implantatbett so stabil, dass später die Prothese da gut hineinpasst und stabil ist. Ja? Und dann auch anwachsen kann, wenn man es zementfrei macht. Ja. Was ein schönes Stichwort ist. Also um jetzt quasi Dinge wiederherzustellen, gibt es ja eigentlich, glaube ich mal, würde ich sagen, drei Möglichkeiten. Entweder man kann mit Schrauben, Nägeln, Platten existierende Knochen miteinander wieder in Kontakt bringen und zusammenschrauben. Ja. Man kann ein neues Stück einsetzen, das wäre dann die Prothese. Und man kann, Fragezeichen, mit Zement quasi aufmodellieren. Stimmt das oder habe ich das gerade falsch rausinterpretiert? Die ersten beiden Möglichkeiten sind üblich. Zement aufmodellieren sollte die absolute Ausnahme sein. Das machen wir dann, wenn wir sehr alte Patienten haben, die einen sehr, sehr weichen Knochen haben. Wo man nichts mehr reinschrauben kann. Quasi, sozusagen. Genau, man kann schon schrauben, aber man kann leider da auch oft eine Schraube nehmen und die mit dem Daumen reindrücken, so weich ist das. Okay. Und dann braucht man da auch nicht viel schrauben und da bleibt uns dann in seltenen Fällen nur noch, dass man praktisch innen den weichen Knochen mit Zement ausfüllt, ja, und in den weichen Knochen dann noch die Schrauben beispielsweise durch die Platte einbringt, ja, und dann härtet der aus und dann hat der Patient im Prinzip die dünne Knochenschale in der Nähe meinetwegen vom Kniegelenk am Oberschenkel, die dünne Knochenschale mit Zement innen ausgefüllt, wo dann die Platte die Schrauben mit der Platte da drin. Und du sagst leider, warum ist das ein Problem? Ja, das ist, sage ich mal, das ist eine tote Situation in dem Knochen. Also ja gut, okay, also du sagst quasi leider, man wird nur dann zementieren, wenn der Knochen schon in einem sehr schlechten Zustand ist. Also es geht nicht darum, dass das Zementieren an sich irgendwie blöd oder aufwendig oder teuer ist. Ist auch aufwendig, ja, klar, und das ist eine zusätzliche Maßnahme, aber es ist halt eine Situation hergestellt, die nicht mehr biologisch ist. Ja, okay. Ja. Es kann sich dort kein neuer Knochen bilden und ganz im Gegenteil, dort, wo Zement eindringt in die Knochenstrukturen, stirbt der Knochen eigentlich ab. Der ist nicht mehr lebendig, er baut sich auch nicht mehr um. Sondern dort, wo Zement eingedrungen ist, spielt sich keine Umbaureaktion mehr ab. Ja? Nur dann wieder weiter weg zum gesunden Knochen, das nennt man das Knochen-Zement-Interface, das verändert sich selbstverständlich noch. Ja? Aber dort in die Kanälchen, wo der Zement eingedrungen ist, da passiert nichts mehr, biologisch. Ja? Und die meisten von diesen Schrauben, Nägeln, Platten kommen wieder raus in der Folge-OP oder bleiben die üblicherweise drin? Ich meine, ich weiß, dass es beide Fälle gibt, aber was ist so der Standard? Ist auch hier immer eine Einzelfallentscheidung. Also sage ich mal, nicht absolut stabile Implantate müssen wieder raus. Beispielsweise Ellenbogen. Das bricht ja relativ häufig und da macht man eine sogenannte Zugurtung rein. Das sind 2-3 Drähte, die eingebracht werden und eine achterförmige Zugurtung drumherum um die Drähte. Diese Drähte lockern sich mit der Zeit. Die muss man im Prinzip alle entfernen, denn wenn man die drin lässt und die Patienten bewegen, dann wandern die irgendwann raus. Mhm. Ja. Bei jungen Menschen sollte man die Implantate auch entfernen. Die können praktisch zusätzliche Brüche oder die erleben irgendwelche Arthrosen noch, brauchen dann Gelenke und dann hat man da praktisch den Nagel oder die Platte drin. Und wenn die über eben Jahrzehnte drin ist, dann lässt die sich weitaus schlechter entfernen. Die wird quasi eingebaut vom Körper. Ja, die wird die überknöchert zum Beispiel, die Schrauben überknöchern. Ja. Und die lassen sich dann nur noch sehr, sehr schwer rausmachen. Und deswegen bei jungen Patienten entfernt man die nach in der Regel bei langen Röhrenknochen nach 2 Jahren. Ja? Genauso okay, Nägel. Bis eben der Knochen so fest sich wieder umgebaut hat im ehemaligen Bruchbereich, dass er auch ohne Nagel ausreichend hält. Ja? Mhm. Und bei älteren Menschen, eine ganz typische Verletzung ist an der Speiche, in der Nähe vom Handgelenk ein Bruch, wenn man praktisch auf die Hand stürzt, sich damit abfängt. Das ist eine häufige, typische Verletzung. Da kann man bei älteren Patienten durchaus auch die Platte drin lassen, sofern sie nicht stört. Wenn dann natürlich die Sehnen, die Beugesehnen drüber reiben oder es reißt gar eine, dann muss es auch dort entfernt werden. Ja? Mhm. Beckenbereich zum Beispiel, wo man nur sehr, sehr schwer reinkommt, also Verletzungen im Darmbeinbereich oder dort, wo die Hüftpfanne ist, die lässt man nahezu immer drin. Weil das Risiko dann nochmal aufzuschneiden und nochmal sich durchzuarbeiten. Genau, der operative Zugang ist extrem aufwendig und wenn das nicht irgendwann mal sein muss, dass der zum Beispiel eine Hüftprothese braucht und da stören dann die Schrauben, bleiben diese Implantate ein Leben lang drin. Das sind dann die Dinge, wo man am Flughafen, wenn man durch den Dinger durchgeht, wo es dann piept. Und unter anderem nicht alle kleine Implantate erwischt es nicht, aber solche großen Beckenimplantate, die piepen. Ja, das ist klar. Kann man Knochen auch zusammenkleben oder muss man immer schrauben? Kleben, das ist nicht ausreichend stabil. Mhm. Ja. Okay. Es gibt, in die Richtung geht das, es gibt natürlich Hilfsstoffe, die praktisch die Knochenheilung beschleunigen. Ja. Die gibt es. Da gibt es verschiedene Medikamente oder Wachstumsfaktoren oder Blutbestandteile, die extrahiert werden, die dann in die Nähe vom Bruch gebracht werden, die wachstumsfördernd und heilungsfördernd wirken. Mhm. Ja. Okay. Aber ebenso wichtig ist es eben diese minimalinvasive Technik, die wir besprochen haben, und ein schonendes Operieren direkt am Knochen und eine entsprechende Technik. Also für die Fraktur muss natürlich auch die Technik stimmen. Welche Platte, wie viele Schrauben da eingesetzt werden oder welcher Nagel und wie der verriegelt ist. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten und manchmal ist die Methode halt weniger gut für diese Verletzung und manchmal ist er halt optimal. Das ist wieder der Punkt mit Standardverfahren versus Erfahrung und Improvisieren. Erfahrung das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ja, und auch Strategie vorher, die Operationsstrategie, dass man sich das überlegt. Ja, ja. Welches Verfahren, welches Implantat ist für diese Situation jetzt am besten geeignet? Das macht man dann aber, ich meine, da haben wir vorhin drüber geredet, aber das macht man ja dann schon im Team, oder? Da hat man dann Kollegen, mit denen man auch mal drüber redet. Also, durchaus. Das ist der Vorteil in der Klinik. Ja. Man hat erfahrene Kollegen und gerade wenn es knifflige Fälle sind, werden die zusammen besprochen und dann auch durchaus Vor- und Nachteile diskutiert und dann fällt man auch gemeinsam eine Entscheidung. Wird da auch der Patient mit einbezogen? So nach dem Motto, wir könnten es linksrum oder rechtsrum machen, so wie gestern der Taxifahrer kann im Stuttgart-Ost oder Stuttgart-B27 fahren und ich soll dann entscheiden, wobei ich ja gar nicht weiß, wo heute der Stau ist. Also mit anderen Worten, der Patient kann es ja vielleicht gar nicht wirklich beurteilen. Aber wird der einbezogen? Der wird immer mehr einbezogen. Es ist auch gewünscht von der Politik, von der Gesundheitspolitik und auch von den Juristen. Und es macht auch Sinn, den mit einzubeziehen. Man darf ihn aber nicht überfordern mit Detailwissen. Und letztlich kann ich ihm schon 3 Alternativen vorschlagen. Aber für mich ist es ganz wichtig, dass ich zum Schluss dem Patienten empfehle, dass ich bei ihm das machen würde, also aus dem und dem Gründen. Du hast schon eine Präferenz dann. Ja, denn der Patient ist letztlich in aller Regel überfordert, wenn ich ihm 3 Alternativen vorschlage und er muss sich jetzt entscheiden, ob er jetzt das oder das will. Ja? Genau. Ja. Genauso ganz typisches Beispiel sind die Hüftgelenke. Da gibt es verschiedene Gleitpaarungen. Also Gleitpaarung bedeutet, aus welchem Material ist die Hüftpfanne, aus welchem ist der Hüftkopf. Da gibt es beispielsweise Keramik, da gibt es Kunststoff-Pfanneninlay zu einem Metallkopf, Kunststoff zu einem Keramikkopf. Und all diese Verfahren haben Vor- und Nachteile. Ja? Mit dem und einen, Preise wahrscheinlich. Und Krankenkassen, die nur das eine oder andere zahlen, würde ich mal mutmaßen. Gut, da haben wir noch die Freiheit, das für den Patienten optimale zu wählen. Okay. Wenngleich das, wenn man sich umhört, nicht mehr in ganz Deutschland so ist. Ja? Okay. Da kann man schon eine Menge Sachkosten einsparen, wenn man das so sieht, aber das hat für mich mit ärztlichem Handeln nicht mehr viel zu tun. Ja, wir sollen die Politik jetzt hier rauslassen, denke ich, das ist einfach ein anderes Thema. Gut, aber man muss es schon wissen, dass das gibt es. Ja. Und man muss den Patienten aufklären und ihm sagen, das sind die Vor- und Nachteile und dann kann man das gemeinsam mit ihm besprechen und entscheiden. Ja. Ja. Aber der erfahrene Arzt gibt, sage ich mal, die Linie vor, die Richtung und empfiehlt dem Patienten auch was. Ja. Dazu muss er aber wissen, welche Ansprüche hat er, welchen Sport übt er aus, welches Gewicht hat er und natürlich auch während der Operation, wie ist die Knochenqualität, wie sitzt das Implantat, ist das wirklich so korrekt eingebracht, wie es zum Beispiel für Keramik notwendig ist. Mhm. Wenn nein, bespreche ich das halt vorher, dann mache ich ein Kunststoff-Inlay rein, ja. Also Implantat und die Gleitflächen sind separat. Du kannst quasi aufs gleiche Implantat noch unterschiedliche... Die Außenhaut, sage ich mal, von der Pfanne, das ist die Schale, die ist immer gleich. Okay. Und das ist modular aufgebaut. Ja. Und das, was ich dann reinsetze, also ich kann die Schale implantieren, die ist fest. Ja. Und dann kann ich immer noch sagen, ich mache Keramik rein oder mache Kunststoff rein. Oder es gibt auch seltene Fälle, haben wir hier aber nicht vorredig. Das ist auch Metall. Mhm. Metall auf Metall gibt es auch. Okay. Sind diese drei Materialien, die du jetzt genannt hast, die Materialien, die man hat, allgemein für Implantate oder auch für Schrauben? Keramik, Metall und was war es so? Der Kunststoff. Für die meisten der Implantate, die wir haben, wird Titan verwendet. Mhm. Und es gibt Metall. Aber das ist Titan, ja ein Metall. Genau, Metall genau. Und Stahl gibt es auch noch. Implantate hat auch seine Vorteile. Und in der Endoprothetik, also gerade Gelenkflächen, sind das eigentlich die drei Materialien, die, sag ich mal, zu über 90% verwendet werden. Mhm. Es gibt Unterschiede in den einzelnen Metallen oder auch in den Keramiken. Das sind Aluminiumoxidkeramiken und da gibt es von der Zusammensetzung auch Unterschiede, wobei es die meisten produziert ein Hersteller. Mhm. Ja, und die werden dann an die einzelnen Endoprothetikfirmen verteilt. Mhm. Okay. Und die Fäden, die man verwendet zum Zusammennähen, was ist das? Ist das Kunststoff oder Baumwolle? Die Baumwolle, weiß ich gar nicht, ob es das gab, aber inzwischen sind nahezu alle Kunststoffe. Ja. Okay. Es gab bis vor wenigen Jahren noch einen Naturfaden, der wurde aus Katzendarm hergestellt. Aber die Nähte, die wir hier verwenden, die sind alle synthetisch hergestellt. Mhm. Und da gibt es eigentlich auch zwei Hauptgruppen sind welche, die sind resorbierbar. Also praktisch, die werden von den Enzymen des Körpers also abgebaut. Lösen sich von selber auf. Ja, in einer gewissen Zeit. Gibt es verschiedene Zeiten, manche nach 6 Wochen, manche nach 3 Monaten, je nachdem, was man für eine Festigkeit braucht. Und dann gibt es die nicht resorbierbaren, mit denen man zum Beispiel die Hautnaht macht. Deswegen wird der wieder rausgezogen beispielsweise. Sollen wir vielleicht gleich mal über das Zusammennähen sprechen? Ich habe vorher noch kurz zwei Fragen, bevor wir das machen. Das eine ist, man hört immer wieder den Begriff Komplikation. Wie definiert man das? Heißt es zum Beispiel, der Knochen ist nicht stabil genug, wir kriegen die Prothese nicht rein? Oder ist es, der Patient kriegt durch herunterfallende Hautschuppen eine Infektion und hat hinterher Probleme? Wie, was? Genau, grob kann man mal unterscheiden zwischen intraoperativen Komplikationen, die also schon während der Operation passieren und ersichtlich sind, und dann den postoperativen Komplikationen. Die intraoperativen Komplikationen, wieder ein klassisches Beispiel, das ist halt planbar, dieser Eingriff, das ist die Hüft. Prothese, also künstliche Hüftgelenk, wenn ich da einen Schaft einbringe und ich gehe mit diesen Formraspeln hinein und wähle, ich schlage dann beispielsweise zu fest drauf oder überschätze die Knochenqualität oder nehme eine zu große Raffel, dann passiert Folgendes, dann reißt der Knochen. Mhm. Ja, dieses Rohr praktisch oder diese Art Rohr, das reißt in der Regel längs und dann kriege ich nicht mehr die Stabilität. Dann kann ich zum Beispiel die Prothese später da in dem Prothesenbett ein bisschen hin und her drehen. Dann habe ich ein Problem, das heilt nicht mehr ein. Das ist eine intraoperative Komplikation, da gibt es Abhilfe. Entweder zementiere ich die Prothese dann hinein, dann ist sie absolut fest. Oder ich lege einen Draht, ein Kabel drumherum, ziehe das mit großer Kraft fest und mache dann weiter und implantiere die Prothese. Also, aber das ist eine typische intraoperative Komplikation oder ich verletze zum Beispiel einen Nerv beispielsweise. Ja. Oder ich verletze ein großes Gefäß, was in der Nähe ist. Ja, das kann ich intraoperativ schon absehen. Ja. Die sind diese Komplikationen, bis auf jetzt sage ich mal die Nervendurchtrennung, sind in aller Regel beherrschbar, eben durch verschiedene Möglichkeiten. Aber ich muss sie erkennen, das ist das Wichtige, sie können auch übersehen werden. Die postoperativen Komplikationen, ein klassisches Beispiel ist eine Nachblutung, ein Bluterguss, ja, den man dann nochmal ausräumen muss, man so nochmal in OP. Oder beispielsweise das Gefürchteste, was wir haben, das sind die Infektionen. Genau, ja. Das heißt, das hört man ja auch. Prothese, Platte oder ähnliches. Ja. Das infiziert sich, es gibt eine tiefe Infektion mit Beteiligung der Implantate. Und, wie kann ein Implantat infiziert? Das ist jetzt, kommen wir wieder in die Biologie, in die Bakterien. Bestimmte Bakterien, auch Hautbakterien, setzen sich sehr gern an Kunststoffe. Die sind affin für die Kunststoffe. Mhm. Und die bilden einen sogenannten Biofilm. Mhm. Und die haften praktisch an die Kunststoffe an, an die Inlays oder auch am Knie, an die Gleitfläche und schützen sich dann mit einem Biofilm davor. Das heißt, die sind dann an dem Kunststoff dran, Biofilm ist drüber und diesen Biofilm können keine körpereigenen Zellen angreifen oder durchbrechen. Das heißt, ich habe dort ein immerwährendes Keimreservoir. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich jetzt die Weichteile saniere drumherum und ich spüle da alles aus und ich habe dort den Infekt heraus aus dem Gewebe, ich habe eine sogenannte Infektberuhigung. Trotzdem sind da die Keime noch drin und das hat leider dann zur Folge, dass wenn ein Patient einen Infekt kriegt mit solchen Implantaten, nach 4-6 Wochen oder über 4-6 Wochen, einen sogenannten Spätinfekt dann auch, muss das komplette Material entfernt werden. Ja. Bis das ausgeheilt ist, vorübergehend mit so einem Fixateur stabilisiert werden oder ein antibiotikahaltiger Zement rein. Aber das ehemalige Implantat muss bei dem Spätinfekt raus. Mhm. Bei einem Frühinfekt habe ich noch die Möglichkeit, das durch häufige Eingriffe, durch Spülen, durch Einbringen von Antibiotika in diese Region lokal. Ja, das sind Kollagenschäume, also körperähnliches Material, was sich auch auflöst. Und in diesem Schaum ist Antibiotika, das wird abgegeben. Oder Ketten. Das sind so kleine Kugeln, die geben dann stetig Antibiotika ab. Da habe ich noch die Möglichkeit, wenn ich es früh genug erwische, dass ich diesen Infekt beruhigen kann, ja? Ohne dass das Implantat raus muss. Mhm. Woran merkt man denn den Infekt? Der Patient bekommt wahrscheinlich Fieber, oder? Ja, das merkt man an der Rötung vom Wundgebiet. Deswegen sollen die Wunden auch regelmäßig kontrolliert werden. Ja. Das ist bei der Visite der Fall. Rötung, dass die Flüssigkeit absondern über längere Zeit, über zunehmende Schmerzen, der Patient sagt, es schmerzt immer mehr die Region, über eine Schwellung und letztlich natürlich auch an Allgemeinreaktionen über Fieber. Und wenn man dann diese einzelnen Kennzeichen zusammennimmt, ist man eigentlich dann, wenn da zwei, drei dieser Dinge bestehen, ist man relativ schnell dann bei der Diagnose, ist ein postoperativer Infekt. Mhm. Und dann geht das weiter, dann muss es operativ revidiert werden und dann werden Proben entnommen aus dem Gewebe und dann kann man das auch mikrobiologisch dann letztlich nachweisen. A, es ist ein Infekt und B, welcher Keim ist es? Und C, ganz wichtig, welche Antibiotika wirken noch? Ja. Ja. Und bekommen alle Patienten vorbeugend Antibiotika nach einer Operation? Zumindest mal bekommen diese Patienten Antibiotikum, wo es eindeutig nachgewiesen ist durch Studien. Und das sind im Prinzip alle Gelenk Implantate, also Schulter-, Hüft-, Kniegelenk, künstliches, die kriegen auf jeden Fall innerhalb von einer halben Stunde vor Schnitt ein Antibiotikum über die Vene. Und wir machen es auch bei großen Implantaten, also wenn Frakturen zu versorgen sind oder vor allen Dingen offene Frakturen, die sind alle mit einem Antibiotikaschutz versehen. Ja. Mhm. Der aber in aller Regel, wenn der nur perioperativ ist, der wird nur ein einziges Mal gegeben vor der Operation. Und dann ist er wieder ohne Antibiotikaschutz. Ist nur für die Zeit der Operation praktisch wirksam. Mhm. Ja. Ein Stichwort, was ich noch aufgeschrieben hatte, ich weiß gar nicht mehr, woher das kam, ob das von dir kam oder von mir, HF-Chirurgie, steht vermutlich für Hochfrequenz. Nee, das stammte nicht von mir, aber unter HF-Chirurgie wird zum Beispiel diese Elektrokoagulation, okay, weil das ein hochfrequenter Strom ist, ja, also praktisch die Blutstillung, oder was man damit auch machen kann, man muss das zum Beispiel, wenn jemand viel Unterhautfettgewebe hat, muss man das nicht alles mit dem Skalpell durchschneiden, sondern das gleiche Gerät erzeugt auch einen hochfrequenten Strom, mit dem man dann schneiden kann. Mhm. Ja? Also das ist dann praktisch durch diese Hitzewirkung gibt es eine Gewebedurchtrennung, und das hat wiederum den Vorteil, dass kleine Gefäße, die da drin sind, dass die gleich eine Blutstillung haben, ja, und die großen muss man trotzdem noch weiterhin konventionell blutstillen, aber auch in der Tiefe um die Hüftkapsel beispielsweise kann man mit dieser HF-Chirurgie praktisch schneiden. Das und stinkt doch bestimmt, oder? Ja, das stinkt ziemlich. Es wird natürlich einerseits abgesaugt, dann hat man ja eine relativ gute Luftumwälzung im OP, also mit viel Luft pro Zeiteinheit, und es bleibt aber immer noch genug von dem Geruch übrig. Es soll auch nicht viel da bleiben, weil dieses karzinogen wirkt für die Umstehenden. Also das ist praktisch so ähnlich wie Tabakrauchen. Ja. Okay. Allgemein ist es ja wahrscheinlich sowieso so, dass gewisse Gerüche auftreten, wenn man jemanden aufschneidet, oder? Bei uns relativ wenig, weil praktisch ein gesundes Gewebe, das riecht kaum, das riecht ein bisschen nach Blut, also nach Eisen. Ja? Ja. Aber beispielsweise Infekte, die riechen sehr stark. Mhm. Also je nachdem, was für ein Keim da enthalten ist, das ist ein intensiver, unangenehmer Geruch häufig. Ja. Auch. Ja. Laser spielen bei dem Thema Schneiden oder so keine Rolle, oder? Jetzt in der Unfallchirurgie oder Orthopädie hier bei uns nicht. Das wird erprobt. Aber wo das eine Rolle spielt, ist in der Bauchchirurgie oder auch Thoraxchirurgie, wo beispielsweise Lungenmetastasen aus dem Gewebe rausgeschnitten wird. Mhm. Und da spielt der Laser schon inzwischen auch eine bedeutende Rolle. Ja. Mhm. Okay. Sollen wir jetzt über das Zunähen sprechen? Jawohl, Zunähen. Okay. Zunähen, da geht man einfach wieder in umgekehrter Richtung vor. Also wenn man in der Tiefe beispielsweise dann eben Muskelansätze teilweise abgetrennt hat, werden die als erstes vernäht oder auch das Gelenk zugenäht. Was heißt Gelenk zunähen? Also beispielsweise an der Hand, am Handgelenk, wenn man einen Eingriff durchführt, ist ja um das Gelenk eine sogenannte Gelenkkapsel. Das ist was Hautartiges. Das ist, ja, das kann man sich hautartig vorstellen. Stoff, Flappen. Das ist also, ja, oder wie ein Ballon und so weiter. In der Mitte ist das Gelenk und dann ist eben eine Art Haut drumherum, und innen drin zum Gelenk zugewandt ist ja in der Regel die Gelenkschleimhaut. Mhm. Die produziert Gelenkflüssigkeit und so weiter. Es ist wichtig, dass man halt, wenn man da einen Eingriff durchgeführt hat, dass man das Gelenk auch wieder verschließt. Ja. Ja? Damit auch nicht die Gelenkflüssigkeit nach außen fließt und dann dort praktisch einen Gang unterhält an die Oberfläche. Das will man nicht. Ja. Also erstmal möglicherweise Gelenk verschlossen, dann werden eben Muskelansätze, die man teilweise abgelöst hat, oder diese Faszien werden wieder vernäht, verschlossen. Ja. Dann kommt als nächstes das Unterhautfettgewebe und zum Schluss die Haut. Und da gibt es immer unterschiedliche Nahttechniken. Es gibt Einzelknopfnähte, also einfach einmal durchstechen, verknoten. Es gibt fortlaufende Nähte, dass man einsticht oben und dann einfach zum Beispiel überwendlich nach unten näht mit einem durchgehenden Faden. Das gibt es an der Haut genauso. Da kann man entweder Klammern benutzen, Metallklammern, die zusammenhalten die Hautränder, oder Einzelknöpfe. Oder man näht auch praktisch fortlaufend und in der Haut, also nicht rauskommend immer aus der Haut, sondern im Hautgewebe. Dann sieht man bei diesen XY-mäßig hin und her. Oder wie stellt man das vor? Oder eher praktisch U-förmig, dass man dort, wo man aussticht, aus der Haut, also nicht aus der Hautoberfläche, sondern aus dem Schnitt. Ach so, wenn der Schnitt quasi schon U-förmig ist, um wegzuklappen, dann kann man es auch so wieder zusammen. In der Haut, man näht in der Haut praktisch, ohne dass der Faden an die Hautoberfläche kommt. Das hat natürlich für die Patienten einen kosmetischen Vorteil, die sehen nicht die Ein- und Ausstiche. Wir sagen immer, das sieht aus wie eine Strickleiter, weil man da ja die Punkte sieht. Und man sieht praktisch nur den Einstich auf der einen Seite der Wunde und den Ausstich auf der anderen Seite. Mhm. Und die Patienten sind da immer recht zufrieden. Also wir machen das auch bei den Hüften und Knien und vergleichen sich dann immer. Und wie näht man so eine 10 cm Fettschicht zu? Die näht man, also wenn es wirklich 10 cm sind, näht man auch mit einzelnen Fäden zu. Und das versucht man dann auch zweischichtig zu machen. Also einmal, also einmal in der Tiefe dann, okay. Okay. Und dann nochmal oben, weil sonst bräuchte man Nadeln, die praktisch einen riesen Durchmesser ja. haben und ja. bald 8 cm lang sind. Ja. Das gibt es nicht. Ja? Ja. Okay. Und wenn das wirklich so ausgeprägt ist, dann kann man zum Beispiel zwei Schichten nähen. Mhm. Und ganz interessant ist noch, wenn man zunäht, dann legen wir sogenannte Drainagen ein. Das heißt, dort, wo es noch dann leicht sickert an Blutung oder an Gewebswasser, kommen kleine Schläuche rein, die dann aber möglichst frühzeitig wieder entfernt werden, weil die auch wieder eine Infektgefahr bilden. Mhm. Also die sollte man dann nicht eine Woche drin lassen. Die waren am ersten oder spätestens am zweiten Tag dann entfernt. Mhm. Und für alle Nähte, die innen sind, benutzt man dann so selbstabbauendes Material, genau. Und für die außen, das kann man dann irgendwann ziehen. Für die innenliegenden sogenannte resorbierbare Fäden, ja, unterschiedlicher Dicke und nicht resorbierbar für die Hautnaht. Oder man will zum Beispiel eine Sehne zusammennähen. Ja. Sehnenverletzungen an der Hand, dann benutzt man teilweise auch nicht resorbierbares Nahtmaterial, weil die Sehnen sehr schlecht heilen, die sind auch kaum durchblutet. Und dort will man möglichst lange eine zusätzliche Festigkeit durch den Faden. Mhm. Ja, deswegen benutzt man dort nicht resorbierbare Fäden, auch teilweise an der Schulter, an Sehnen ansetzen. Und das sind eben Fäden, die kann man nach 10 Jahren, wenn man da nochmal operieren muss, findet man die so wieder. Ja. Okay. Und warum näht man jetzt zum Beispiel das Unterhautfettgewebe, warum muss man das zusammennähen? Wächst das nicht mehr zusammen oder ist es einfach, weil dann zu viel Verschiebemasse im Körper da wäre, was sich dann gegeneinander verschieben würde? Ja, man darf sich das nicht so vorstellen, dass das wasserdicht wieder zusammengenäht wird. Das wird adaptiert. Fixiert ja. einfach. Der Nachteil ist auch, wenn man das zu eng zunäht und zu viele Fäden und die dann sehr stark anknotet, dann erzeugt man dort eine Minderdurchblutung ja, in dem Bezirk. Mhm. Und dann gibt es praktisch Nekrosen. Also da stirbt das Gewebe regelrecht ab. Mhm. Und das sollte man auch vermeiden. Also man darf das nicht so sich vorstellen, wie wenn man jetzt Kleidung näht und das ist wirklich reißfest und im Unterhautfettgewebe jetzt und es ist wasserdicht irgendwie, sondern es wird adaptiert. Es gibt durchaus auch Untersuchungen, wenn das jetzt nicht so tief ist, das Unterhautfettgewebe, dass man das einfach belässt, wenn es sich aneinander legt ja, und zum Beispiel nur die Haut zunäht, das funktioniert auch. Und das wächst dann wieder zusammen? Das wächst zusammen, es gibt eine Narbe. Ja. Ja. Man muss nur immer aufpassen, dass sie eben nicht zu viel dann Blut oder Gewebswasser ansammelt, weil das bleibt dann als Hohlraum. Ja. Wenn man es nicht näht. Ja. Mhm. Aber es ist nicht zwingend. Ja. Es ist die übliche Methode. Okay. Hat man da dann eigentlich dann, was jetzt das Nähen selber angeht, nur so normale Nähnadeln? Da gibt es da auch runde und gebogene, um dann irgendwie, gibt es verschiedene? Gibt es. Es gibt, in der Regel verwendet man runde. Gerade Nadeln gibt es auch. Aber die Runden sind üblich und die gibt es in verschiedenen Radien, verschiedenen Dicken, verschiedenen Nadelösen, weil wir ja auch viele verschiedene Fadendurchmesser haben. Ja. Also es gibt sehr dünne Fäden und es gibt auch sehr dicke. Ja. Wie stellt man eigentlich sicher, dass man, bevor man den Patienten zunäht, nicht irgendwas im Patienten vergisst? Also ich meine, es klingt jetzt blöd, aber ich meine… Das kommt ja immer wieder vor. Ja, also ich meine, ich weiß, bei der Fliegerei, da gibt's, wird jedes Werkzeug, hat eine Nummer und bevor quasi der Flieger freigegeben wird, wird geguckt, ob alle Werkzeuge wieder im Werkzeugkasten sind, damit man da nichts vergisst. Macht ihr das genauso? Von den Instrumenten her im Prinzip auch. Nur man hat da zahlreiche Instrumente. Man schaut einfach, ist das vollständig? Das ist nicht nummeriert. Okay, das ist vielleicht ein Nachteil. Und was eher noch das größere Problem ist, sind zum Beispiel Kompressen oder Tupfer. Mhm. Die legt man beispielsweise zwischendrin in die Wunde. Wenn es blutet, tut man es ein bisschen komprimieren. Oder in anderen Situationen umwickelt man beispielsweise die Implantate, dass sie nicht beschädigt werden bei einer Wechseloperation. Also man verwendet das schon immer wieder im Körper. Und da ist es so, dass die Instrumentierschwester verpflichtet ist, die Anzahl der Kompressen vor der Operation genau zu zählen Und auch die Benutzten, die werden aufgehoben, die nach der Operation genauso wieder zu zählen. Und dann dem Operateur meldet, die Kompressen sind vollständig beim Zunähen. Ja? Ja, okay. Die Werkzeuge selber, das ist sicher nicht so ausgefeilt wie in der Fliegerei. Da kann man sich durchaus auch noch das ein oder andere abgucken. Da kann es unter Umständen passieren, dass Instrumente drin bleiben. Wobei das in der Unfallchirurgie nicht ganz so kritisch ist, da hat man oft nicht viel Platz. Mhm. Ja, dass man da jetzt beispielsweise eine Schere drin vergisst, also ja, so wie im Bauch, das ist ja, das kommt ja immer wieder in der Presse vor. Also ich weiß, in der Inneren oben hing, seinerzeit hing immer so ein Röntgenbild, wobei ich nicht weiß, ob das gefaked war, aber es war immer witzig. Nein, die gibt es. Es gibt auch nach wie vor, die wird es auch in Zukunft noch geben, leider, Bilder vom Bauch beispielsweise, ein Röntgenbild, wo dann eine Schere da drin ist, ja. Und da ist die Gefahr bei uns doch deutlich geringer, weil wir einfach viel, viel weniger Platz da drin haben. Wir haben nicht die Hohlräume, also wie jetzt Brustkorb oder Bauch. Ja, im Becken kann sowas schon durchaus auch mal passieren, wenn man da operiert. Ja. Zugenäht ist er. By the way, Kleben spielt es eine Rolle oder wird alles genäht? Nee, Kleben spielt in der operativen Technik keine Rolle. Eher in der Ambulanz bei Platzwunden, vor allem Kinder. Dort ist Kleben ein Thema, bei uns beim Zunähen nicht. Okay. Und was mache ich mit dem Patienten sonst noch? Wir sind jetzt quasi am Ende der Operation, wir haben ihn zugenäht. Was passiert dann noch, bevor er dann den OP Richtung Aufwachraum verlässt? Gut, es gibt Situationen, wo man zusätzlichen Gips braucht. Der wird oft im OP noch angelegt. Also wenn man zum Beispiel hier die Bizepssehne am Oberarm refixiert, da ist eine enorme Spannung drauf und diese Patienten sollen in den ersten Wochen nicht strecken, weil dann noch mehr Spannung drauf kommt und dann können diese Nähte, die annaht praktisch an den Knochen, kann ausreißen. Mhm. Ja? Und die kriegen im OP noch während der Narkose einen Gips in Beugestellung beispielsweise. Es gibt auch noch andere Situationen, das ist jetzt nur mal beispielhaft genannt, was man im OP sonst von chirurgischer Seite macht, höchstens noch eine Röntgenkontrolle, aber da passiert nicht mehr viel. Ja, da ist jetzt dann wieder die, sage ich mal, die Anästhesie im Wesentlichen am Zuge, das Aufwachen, die Aufwachphase und dann den Patienten praktisch sicher aus dem OP rausbringen, umbetten in den sogenannten Aufwachraum, wo dann die Patienten nochmal nach der Operation überwacht werden einige Stunden. Ich habe eigentlich nur eine passive Überwachung, ob sozusagen die lebenserhaltenden Funktionen dann wieder anspringen oder wird da noch aktiv irgendwas getan? Ja, wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand dann eben ateminsuffizient ist, das heißt, er atmet nicht genug und hat so wenig Sauerstoff, dann werden schon auch dort auch Maßnahmen ergriffen. Okay, ja? Okay. Aber ich sage mal, der überwiegende Teil, wo es problemlos läuft, wird nur dort überwacht. Ja. Und so ein bisschen längerfristig, was für Folgen kann eine OP haben? Also optimalerweise sollte es dem Patienten natürlich besser gehen, aber jetzt zum Beispiel so bei so einem künstlichen Hüftgelenk, kann man das merken, dass man da einen Fremdkörper im Körper hat oder gibt es zum Beispiel auch irgendwelche psychologischen Folgen, die, keine Ahnung, von der Narkose kommen oder irgendwie sowas? Nehmen wir erstmal die Narkoseseite. Es gibt vor allem bei älteren Patienten, die auch schon, sage ich mal, geistig nicht mehr so leistungsfähig sind, gibt es Nachwirkungen. Das wird so landläufig als Durchgangssyndrom bezeichnet. Die wissen dann teilweise tagelang gar nicht, wo sie sind und sind auch nicht kooperativ. Das gibt es. Aber das geht dann wieder weg? In aller Regel schon, ja. Aber durchaus kann man so einen Zustand, der vorher schon bestanden hat, also auch mit einer gewissen Demenz und Unruhe, Fluchttendenz oder ähnliches, kann man durch eine Vollnarkose verschlechtern. Mhm. Das heißt, da muss man sich auch immer überlegen, reicht es, ob ich ein regionales Verfahren anwende, ja, also beispielsweise nur die Beine betäube. Ja. Das ist von der Narkoseseite, von der, sage ich jetzt, nehmen wir mal die orthopädische Seite erstmal, das ist praktisch Gelenkersatz beispielsweise, Hüftgelenke aus Erfahrung, vergessen das teilweise viele Patienten, dass sie nach einem halben Jahr, dass sie da überhaupt ein Hüftgelenk drin haben, ein künstliches. Beim Kniegelenk ist es ein bisschen anders. Das ist empfindlicher, da sind auch die Narben empfindlicher. Und da merken doch viele, dass sie da was Künstliches haben. Man hört das manchmal auch, weil das ein bisschen Spiel hat auf der Treppe. Das klackt dann ein bisschen. Oder man merkt einfach auch das Spannungsgefühl beim Beugen. Und da muss man sagen, das ist, sage ich mal, auch vom Knie abhängig, nicht unbedingt vom Implantat, auch nicht vom Operateur, sondern einfach, dass das per se empfindlicher ist. Mhm. Ja. Also das merken die Leute. Hüfte vergessen viele. Dann von unfallchirurgischer Seite nochmal, wenn der Patient dann raus ist, ist natürlich auch die Nachbehandlung extrem wichtig. Also Reha oder wie meinst du? Ja, erstmal, wie stark darf der Patient belasten? Mhm. Ja, wünschenswert ist immer, man kann es so versorgen, dass er wieder mit seinem gesamten Körpergewicht draufstehen kann. Wow. Das geht leider bei schweren Verletzungen nicht. Ja? Das heißt, die Patienten müssen dann eine bestimmte Nachbehandlung einhalten. Sie dürfen zum Beispiel nur mit 15 Kilogramm für 6 Wochen belasten. Ja? Oder sie brauchen zusätzlich einen bestimmten Schuh oder Stiefel. Mhm. Oder sie müssen mit der Krankengymnastik speziell nachbehandelt werden. Sie dürfen am Anfang beispielsweise nur ein bestimmtes Bewegungsausmaß trainieren und dürfen nicht voll strecken oder voll beugen. All diese Sachen muss der Operateur festlegen, denn er weiß es am besten, wie stabil ist das. Mhm. Man kann das im OP auch testen, bis wann ist die Sehne noch so mit Spannung behaftet, dass es nicht ausreicht. Ja, das kann man alles praktisch noch während der Narkose oder während der Betäubung kann man das überprüfen. Und dann legt man speziell die Nachbehandlung fest. Mhm. Also für 4 Wochen zum Beispiel bei der Achillessehne, dass ein Spitzfuß von 30 Grad eingehalten wird, dann für weitere 2 Wochen 15 Grad. So gibt es für jede Körperregion schon Anhaltswerte und teilweise auch Standards. Mhm. Aber letztlich ist der Operateur verantwortlich, wenn er merkt, das hält vielleicht nicht ideal, aber es reicht, sage ich mal, für eine passive Beübung aus. Dann kann er das so festlegen. Dann muss eben auf die aktive Beübung zunächst verzichtet werden. Mhm. Ja. Aber es sollte übungsstabil sein. Ja. Das ist unser Ziel. Wie lange dauert denn eine typische OP? Ich meine, mir ist schon klar, dass es da lange und kurze gibt, aber so oder Beispiele, Hüfte also einsetzen. Beispiele, Hüftgelenk 1 bis 1,5 Stunden. Okay. Oh, das geht ja schnell. Zementfrei. Ja, zementiert 20 Minuten länger, muss man warten, bis der Zement aushärtet. Mhm. Kniegelenkersatz auch im Raum 1 bis 2 Stunden, je nachdem wie aufwendig. Aus der Unfallchirurgie ist typische Verletzung eine Speichenfraktur handgelenksnah zwischen 35 und 60 Minuten. Ist das dann von reinschneiden bis zugenäht? Okay. Mhm. Ja. Das Drumherum dauert natürlich deutlich länger. Mhm. Ja, also den Patienten in den OP einschleusen, vorbereiten, von der Anästhesie vorbereiten, entweder Katheter, regionaler oder Vollnarkose. Das dauert alles natürlich auch entsprechend. Und der Zeitraum kann durchaus mal sein, der Patient beansprucht im OP mehr Zeit als beispielsweise die Schnittnahtzeit. Ja, ja. Mhm. Das ist richtig. Ja. Und wie viele OPs machst du dann so einem Tag typischerweise? Das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn man einen aufwendigen Hüftprothesenwechsel hat, kann es sein, dass man nur eine Operation in der Betriebszeit schafft. Ja? Oder höchstens noch was Kleineres danach. Macht man standardmäßig jetzt Hüft- und Knieprothesen, kann man sagen, da schafft man 4 Prothesen in der Zeit, in der Betriebszeit. Ja? Macht man kleine Eingriffe, so Handgelenksverletzung, also praktisch Speichenbruch oder beispielsweise hier einen Nerv befreien, ja, wenn der eingeengt ist, dauert der Schnittnahtzeit zum Beispiel für den Nerv 12, 13 Minuten. Ja. Das heißt, du hast dann auch gegebenenfalls mehrere OPs, wo du dann, wenn du mit dem einen zugenäht hast, in den nächsten gehst und da dann gleich anfängst zu operieren, während dort schon vorher der Patient vorbereitet wurde? Oder ist das nicht so eng getaktet? Nee, wie viel Vorbereitung brauchst du da dann? Das ist, ich sag mal so, das ist in Praxiskliniken manchmal so üblich, wo nur ein Operateur da ist. Ah ja, okay. Bei uns ist es so, wir haben eben Operateure zur Verfügung und da wird dann eins nach dem anderen gemacht, ja. Natürlich kommt es vor, dass es mal Schwierigkeiten gibt, dass man mal dann in einen anderen Saal geht, wenn was parallel läuft oder auch dort mal aushilft. Ja. Aber im Prinzip bei uns ist es so, dass ein Eingriff nach dem anderen erfolgt. Ja. Und du hattest vorhin gesagt, dass du dann eben mit der Vorbereitung mit dem Patienten redest, ihn untersuchst, hinterher die Therapie zumindest mal noch definierst, wie die zu passieren hat. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, du bist eine Stunde an der eigentlichen Operation beschäftigt, wie viel kommt da noch dazu an zusätzlicher Zeit, die du dich im Rahmen dieses Eingriffs mit dem Patienten beschäftigst, ganz grob? Also will ich sagen, ist die Operation die Hauptzeit, der Hauptaufwand oder ist eigentlich das, was wir jetzt alles diskutiert haben, mit Vorbereiten, Nachbereiten, Planen, ist das eigentlich das, was den Hauptzeitaufwand bringt? Also die reine Schnittnahtzeit ist häufig, das kann man nicht generell sagen, aber häufig ist das nur ein Bruchteil der Gesamtzeit. Ja. Gerade die Vorbereitung des Patienten, das Aufklärungsgespräch, die Vorbereitung des Eingriffes, ja, dass man sich das einfach nochmal überlegt, eine Zeichnung macht, einen Plan sich zurechtlegt und auch das Sprechen danach mit dem Patienten und die Dokumentation des Eingriffes, ja, OP-Bericht, auch inzwischen die Dokumentation der Leistungen, das beansprucht schon enorm viel Zeit. Ja. Wie sieht dein Arbeitsalltag dann typischerweise aus? Ich meine, so ein typischer Operationstag, kommst du morgens um, weiß ich nicht, 7 ins Krankenhaus, 8? Ja, man muss noch eins dazu wissen, wir haben eine Arbeitsteilung hier. Das geht in einer Klinik nicht anders. Das heißt, ich operiere durchaus auch Patienten, die ich vorher nicht gesehen habe. Ja. Okay. Das machen wir alle sehr ungern, aber es kommt vor. Die Aufklärung der Patienten wird häufig auch durch Kollegen durchgeführt. Ja? Das heißt, da besteht eine gewisse Arbeitsteilung. Ja? Und letztlich, ich bin hier halt auch für die OP-Organisation, also für den Ablauf verantwortlich, auch wenn jetzt über Nacht Unfälle noch kommen, die noch operiert werden müssen. Priorisierung, wo man das einfügen kann, an welcher Stelle, wie dringend das ist und so weiter. Und deswegen, ich fange momentan immer so gegen 7 Uhr an und gegen 8 Uhr fangen die ersten OPs im OP an. Ja? Dort wird dann vorbereitet, gelagert und Schnitt sollte, wenn es gut läuft, immer 7:45 sein. Mhm. Und üblicherweise, das kann man auch nicht generell sagen, wenn es gut läuft, mal ist man auch mal nachmittags um 17 Uhr fertig, sodass man auch die Klinik verlassen kann. Aber es ist so schwierig zu kalkulieren in der Unfallchirurgie, dass es durchaus auch mal 19 oder auch mal 20 Uhr sein kann. Ja, das ist ja auch so eine Debatte, Thematik, die man kennt, ne? Dass Ärzte irgendwie länger operieren, als ein LKW-Fahrer Lastwagen fahren darf und da fragt man sich dann schon, ob das so die cleverste Organisation ist. Ne? Also klar, wenn die OP wirklich lang dauert, bleibt ja nichts anderes übrig, aber teilweise ist das ja auch mehr oder weniger geplant. Du wolltest nicht auf politische Themen eingehen. Na gut, aber das kann man, da sind natürlich auch die Eigenverantwortlichkeit der Ärzte und wir haben hier, denke ich, eine vernünftige Regelung getroffen, dass die hintergrunddiensthabenden Ärzte, also die in der Regel die Oberärzte, die praktisch gerufen werden können, wenn was operiert wird, ja, dass die, wenn die bis nach Mitternacht im OP stehen, dass die am nächsten Tag nicht im OP stehen. Mhm. Dass sie in aller Regel auch das dann freinehmen können. Ja. Das ist auch nicht selbstverständlich, aber es ist ja nicht nur ein politisches Thema, sondern es ist auch ein Thema, wie das die einzelnen Ärzte halt sehen. Und letztlich muss man sagen, ist das heutzutage schon möglich, solche Regelungen zu finden. Mhm. Es kann auch bei weitem nicht mehr der Druck aufgebaut werden. Uns fehlen Ärzte an allen Stellen. Ja. Und da kann man nicht mehr einfach, sag ich mal, Druck ausüben wie früher, sagen, wenn man nicht 36 Stunden am Stück arbeitet, kann man sich was anderes suchen. Ja? Da gibt es einfach niemanden mehr, der das macht. Ja, aber es muss ein Umdenken auch bei den Einzelnen selber stattfinden, dass man eben nicht 36 Stunden am Stück hochkonzentriert operieren kann. Das ist irgendwie offensichtlich, oder? Also wenn ich 12 Stunden oder, also ich meine, okay. Wir kommen so langsam zum Ende. Ganz offensichtlich, wir hätten noch so ein paar Fragen, die sich so damit beschäftigen. Wie lernt man das eigentlich? Also klar, Medizinstudium, aber das ist wahrscheinlich genauso theoretisch und praxisfern wie jedes andere Studium. Wie lernt man das Operieren als Handwerk? Ja, also das Medizinstudium ist inzwischen, ich kann es nicht richtig beurteilen, aber sicher schon praktischer geworden als noch vor 20, 25 Jahren. Okay. Wer sich entscheidet, jetzt Chirurg zu werden, der lernt oder fängt mit dem Lernen letztlich erst an, wenn er seine Weiterbildung, also als Arzt arbeitet und seine Weiterbildung dort macht. Ja. Es gibt inzwischen aber zahlreiche Möglichkeiten. Es gibt Phantome, wo man zum Beispiel mit Spiegelung arbeitet, also wo man nur noch kleine Schnitte macht und im Kniegelenk oder in der Bauchhöhle operiert. Ja. Das kann man trainieren. Wie, an Modellen? Oder ja, was? Das ist ein Phantom. Da ist dann innen eine Leber eingebaut oder auch es gibt Akademien, die anbieten beispielsweise am Schweinemodell. Mhm. Die werden auch noch durchblutet mit einer Pumpe. Ja, die sind betäubt. Also es entspricht schon dem Tierschutzgesetz und die werden betäubt. Und dann kann man richtig in der Bauchhöhle operieren und zum Beispiel die Gallenblase entfernen. Und wenn man halt ein Gefäß erwischt, dann blutet es da auch, dann spritzt das. Und dann muss man die stillen. Ja. Wie im Moment, die werden mit einer Pumpe noch durchblutet? Ist das, ja, wenn die betäubt sind, dann... Es gibt einerseits die Modelle, die haben eine Narkose. Und dann gibt's auch ganze Tiere. Und dann gibt es auch Modelle, das sind nur Teile und die werden perfundiert mit einer farbigen Lösung. Okay. Also das gibt es inzwischen alles und wird auch angeboten als Kurs und da kann man trainieren. Ja. Man soll ja möglichst realistische Bedingungen haben. Es nützt nichts jetzt zum Beispiel, in Österreich wird viel auch an Leichen präpariert, ja, weil dort wird nahezu jeder obduziert. Und das nutzt aber da dann nichts, wenn man praktisch ein Gefäß dann irgendwie verletzt und es blutet ja da nichts mehr. Ja. Also das gibt schon sehr realitätsgetreue Modelle zum Trainieren. Bei uns Unfallchirurgie, Orthopädie gibt es viele Kurse. Da gibt es Kunstknochen. Ja, wir haben das heute auch hier am Tag der offenen Tür gemacht. War sehr interessant auch für die Besucher. Da wird halt ein Kunstknochen auseinandergesägt. Und dann kann man erstmal die Technik erlernen. Ja? Wie bohrt man, wie macht man Gewinde rein, wie schraubt man die Platten an, wie biegt man die Platten. Das kann man alles praktisch erstmal außerhalb probieren. Ja? Und das sagen wir auch oder bieten das auch an den jüngeren Kollegen. Und es gibt natürlich dann, ist das in echt nochmal eine ganz andere Sache, weil man eben dann nicht mehr den großen Überblick hat. Ja, genau. Es ist nur noch manchmal ein kleines Guckloch, wo man hinkommt zu dem Bruch oder man legt ihn gar nicht frei. Und das lässt sich halt nicht ganz simulieren. Ja? Und da ist es einfach so, die lernen, indem sie es machen. Sie haben sich vorbereitet über diese Angebote an Kursen. Und es ist dann immer ein erfahrener Facharzt oder Oberarzt dabei. Ja? Also quasi also klassisches so, Lehre, in die Lehre gehen, gucken, ja, wie es der Experte macht. Und wie gesagt, wenn einer nicht Facharztstandard hat, er muss jetzt nicht unbedingt schon die Prüfung abgelegt haben, aber wenn ich weiß, es hat einer schon 30 Nägel an der Hüfte reingemacht, ja, nach 3-4 Jahren, dann entspricht das einem Facharztstandard und dann erst darf derjenige alleine diesen Nagel operieren, tagsüber. Und wenn es Probleme gibt, kann er jederzeit auch noch jemand dazu rufen. Ja. Aber es ist schon ein Thema, es ist schwierig. Was traut man dem jungen Kollegen zu und welche Schritte der OP darf er machen und welche nicht? Ja. Ja. Es ist auch so, dass ein Kollege dann nicht anfängt und macht von Anfang bis Ende eine Hüftgelenksoperation, sondern er macht Schritte davon, die einfacheren. Ja. Und so gewinnt er immer mehr an handwerklichem Geschick und Erfahrung und kann dann nach entsprechender Häufigkeit kann er praktisch die anderen Schritte auch übernehmen. Mhm. Ja. Und machst du typischerweise am Tag 5 gleiche Operationen oder 10 gleiche Operationen pro Woche? Oder ist da jede Operation eine andere und dann in 3 Wochen mal wieder eine Hüfte? Also wie abwechslungsreich, positiv formuliert ist das? Positiv formuliert ist es so, dass es sehr abwechslungsreich ist, gerade auch in der Unfallchirurgie, weil man sich halt sehr, sehr viel verletzen kann. In der Orthopädie gibt es bei uns schon auch unter den erfahrenen Oberärzten eine Aufteilung. Es gibt da einen Kollegen, der macht vorwiegend die Schulterprothetik und die Schultereingriffe. Es gibt einen, der macht vorwiegend jetzt beispielsweise Bandersatz am Kniegelenk. Das haben wir uns schon etwas aufgeteilt. Aber so man sich auch spezialisieren kann. Durchaus, dafür sind wir dann wieder zu klein mit 14 Ärzten. Ja. Diese ganz strenge Spezialisierung, die teilweise wünschenswert ist, teilweise aber auch große Nachteile hat, Die kann man dann in sehr großen Kliniken machen oder in privaten orthopädischen Kliniken. Da sind dann beispielsweise 6, 8 Operateure. Der eine macht nur Schultergelenk, der andere macht nur Hüftgelenk, der nächste macht nur Kniegelenk, der andere macht nur Füße zum Beispiel. Ja? Das findet man immer häufiger. Das ist natürlich hocheffizient. Je häufiger man das macht, man kriegt auch eine zeitliche Routine, man braucht ein paar Minuten weniger für den Eingriff. Aber das ist natürlich sehr schwierig, das in Zahlen auszudrücken, und man verfängt sich auch dann sehr leicht, denn auch vom handwerklichen Geschick wird es immer Unterschiede bei unterschiedlichen Operateuren geben. Ja. Mhm. Es gibt auch Operateure, die haben das eine 10-mal gemacht, können das hervorragend operieren, und andere, die haben es häufiger gemacht und haben trotzdem ihre Probleme, will ich mal sagen. Ja. Die haben halt bei anderen Regionen wieder, können die das gut. Also es ist sehr schwierig. Es ist wie im richtigen Leben. Es ist wie in anderen Berufen so. Ja? Und man könnte sich auch vorstellen, dass zum Teil auch eine Spezialisierung in einer anderen Dimension sinnvoll wäre. Also keine Ahnung, dass jemand sich speziell mit eben alten Menschen auskennt, die so weiche Knochen haben oder so, und dann da Hüften und Füße operiert oder so. Gibt es auch schon in großen Häusern, dass eine sogenannte extra geriatrische Unfallchirurgie da ist, teilweise eine ganze Station, ja, weil eben da wieder diese speziellen Probleme herrschen, dass eben nichts Normales hält an Implantaten. Ja. Und um wieder meine Lieblingsvergleicherei mit der Fliegerei zu bringen, da gibt es regelmäßige Checkflüge. Da muss man einmal im Jahr in Simulator und man muss einmal im Jahr mit dem Checkkapitän fliegen. Gibt es für euch sowas auch? So quasi eine andauernde Rezertifizierung dessen, was man behauptet zu können? Gibt es sowas? Also im praktischen Bereich nicht in der Chirurgie, sondern es gibt die Facharztprüfungen, ja, also auch die Spezialisierungen. Also es wird einer Unfallchirurg, dann muss er selbst nach dem Facharzt für Chirurgie oder jetzt heißt der Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie, muss er nochmal eine Prüfung machen, zum Beispiel spezielle Orthopädie, spezielle Unfallchirurgie. Die gibt es, das wird geprüft, das ist aber kein praktisches oder keine praktische Fertigkeit. Dann gibt es einen Fortbildungsnachweis, der erbracht werden muss, so und so viele Punkte in 5 Jahren. Mhm. Das muss auch stetig gemacht werden, aber der praktische Einsatz, das unterliegt jetzt dem Kollegen, der jetzt die OP-Einteilung macht. Also der muss so verantwortungsvoll sein oder das so optimal gestalten, dass bei dem Eingriff der Schwierigkeit auch das Team eingesetzt wird, welches das seiner Meinung nach kann. Und wenn ich die Kollegen jetzt jahrelang kenne, kann man das schon ungefähr einschätzen, wer was eigenständig machen kann, was nicht. Ja? Ja. Und das wäre sehr schwierig. Gut, beim Hüftgelenk, standardisierte Eingriffe kann man sicher auch überprüfen. Ja. Ja. Es wird natürlich auch eine Qualitätssicherung, ist inzwischen gesetzlich vorgeschrieben, seit Jahren. Auch da werden dann zum Beispiel Operationszeiten zwischen den einzelnen Krankenhäusern verglichen. Ja. Mhm. Und wenn in dem einen Krankenhaus doppelt so lang gebraucht wird für eine Hüftgelenkprothese wie in einem anderen Krankenhaus, dann gibt es da schon Rückfragen, es wird überprüft. Ja. Aber bei weitem nicht so wie der einzelne Pilot, der auch für Gefahrensituationen dann jedes Jahr abgeprüft wird. Noch eine Analogie zur Fliegerei gibt es. Von mir. Gibt es ein früheres Renteneintrittsalter für Chirurgen? Weil irgendwann wird man auch so ein bisschen tatterig, oder? Und dann das gibt es nicht. Das wird auch immer wieder diskutiert. Auch die sage ich mal, sehr belastend sind ja auch die Nachtdienste, dass man nach einem Arbeitstag praktisch Rufbereitschaft hat und wenn dann beispielsweise ein schwerer Unfall kommt, der sofort versorgt gehört, dann muss man, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit halt, kommen und das versorgen, ja. Und das ist nicht geregelt, das gibt es nicht, ja. Und es ist halt ein Riesenproblem, es gibt halt auch noch viele, viele Häuser, die kleiner sind als wir, da arbeiten insgesamt 7 Chirurgen. Und wenn dann da 2, 3 sind, die älter als 55 sind und sagen, sie machen keinen Dienst mehr. Kann man das einfach so sagen? Sagen würden, sage ich mal. Das ist nicht geregelt. Und würden, sie machen keinen Dienst mehr. Ja. So wie in der Fliegerei meinetwegen, dann geht der Betrieb nicht mehr aufrechtzuerhalten. Okay. Mir fällt nichts mehr ein. Dir? Nee, Fällt dir noch was ein? Nein, ich denke, es ist Stoff genug erstmal für eine Übersicht. Man könnte praktisch jedes Thema im Detail besprechen, auch wissenschaftlich. Klar. Aber ich denke, das war jetzt nicht Sinn und Zweck des Interviews. Ja. Genau. Nee, ich glaube, einen guten Überblick haben wir bekommen. Genau. Dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich fürs Mitmachen. Ich danke mich Vielen auch. Dank. Ja. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich fand es extrem interessant. Es ist ja doch ein Gebiet, in das man üblicherweise relativ wenig Einblick hat. Und wir werden versuchen, mal noch was zum Thema Narkose und vielleicht Schmerztherapie zu machen. Das ist sicherlich auch spannend, auch die physiologischen Hintergründe an der Stelle. Gut, die Hörerumfrage bitte nicht vergessen. Ganz wichtig, ich verspreche auch, dass wenn ihr noch mal so viele mitmachen, wie wir bis jetzt haben, dann höre ich auf, euch zu nerven damit. Ja, nochmal danke an Bernd Schläger fürs Mitmachen. Klasse Sache. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0. Was bedeutet, dass ihr den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden könnt, ihr dürft nichts ändern und ihr müsst uns als Quelle angeben, wann immer ihr etwas davon verwendet. Weitere Details unter creativecommons.org. Omega Tau findet sich im Web unter omegataupodcast.net. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, auf Google+, sowie auf Twitter unter dem Handle Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, auf einer der sozialen Netzwerkplattformen oder via feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode.